Das Schaumbad, der Podcast. Is this cool? Naja. Is this cool? Ja, spannende Gespräche. Is that cool? Ja, und auch Gäste. All these people, are they cool? Ja, und auch die Gastgeber Jean-Paul Prüm. This guy, cool is he? Klar, und auch Peter. This guy, is he cool? Ja, geht. Und heute haben wir auch wieder einen Gast. This woman, is she cool? Auf jeden Fall. So what about me? Do I look cool? Well, do I? Do I look cool? Do I really look cool? Schon? Do I? Do I? Yes or no? Find out tonight. Hallo, willkommen zum Schaumbad. Der Podcast, der ein Podcast ist, wie viele andere Podcasts auch. Der Podcast, der cool ist. Der coole Podcast, euer Lieblingspodcast. Mir sitzt wieder Peter gegenüber. Und da ihr eh online immer die Ankündigungen lest, wir werden heute sogar später noch einen Gast haben. Ich glaube, das haben wir schon besprochen eben im Intro. Stimmt, haben wir im Intro besprochen. Ja. Also wir haben eine Therapeutin da. Weil bei uns so ein bisschen der Wurm drin war, die letzten Folgen, aber da gehen wir nachher drauf ein. Und die Qualität soll jetzt aber erst im ersten Block nicht so leiden. Die soll nicht so gut werden wie im zweiten. Genau, ja. Aber auch nicht so leiden, dass man jetzt denkt, jetzt mache ich mal aus. Ja, also bleibt dran, jetzt kommt erstmal der langweilige Part. Genau, langweilig. Der coole kommt nachher. Wir haben auch keine coole Rubrik oder so, wir machen einfach jetzt erstmal eine halbe Stunde gar nichts, weil das bei uns einfach Tradition ist, vorher mal... Bevor die Gäste da sind, wir nochmal eine halbe Stunde reden und deswegen reden wir jetzt eine halbe Stunde. Genau. Ich bin heute total bürokratisch unterwegs, weil ich habe heute... Bürokratisch? Ja, heute meine Steuererklärung gemacht. Mm. Die war sehr anstrengend, weil ich ja auch freiberuflich tätig bin. Ah, um Gottes Willen. Und das macht so heute anstrengender, als eine normale Steuererklärung anstrengend wäre. Und dann habe ich die noch von meinem Lebenspartner und meiner Lebenspartnerin danach einfach noch so weggemacht. Ja, gut, weil die einfach so einfach waren. Ja, also, diese Berufstätigen. So, ja, also diese, ich musste mein Panini-Sticker-Album voll machen. Bei denen hat nur der Torwart gereicht. Wie nennt man das? Festangestellten-Milieu. Festangestellten-Milieu. Sind deine Partner im Festangestellten-Milieu? Ja, oh, beide. Ja. Was für langweilige Leute. Ja. Und wie ist das Leben mit denen so? Mit so langweiligen Festangestellten? Geregelt. Ja? Ja. Geregelt hört es unser Leben. Zahlen die pünktlich die Miete? Ja, geregelt, ja. Okay. Das ist Wahnsinn, dieses Festangestelltsein. Ja. Das müssen wir mal ausprobieren irgendwann. Ja, nee, dieses Leben nicht mehr. Ich bleibe einfach Künstler. Künstler. Künstler, ja. Ja, deine Visitenkarte gefällt mir auch ganz gut. Peter. Künstler. Künstler, der eine aus dem Podcast. Genau. Also hast du immer zu unserem Podcast Namen hingeschrieben, weil der eh klar ist, welcher Podcast. Ja, genau. Wenn Peter fällt, dann weiß jeder, ach, Schaumbad, klar. Logisch. Der Podcast von Jean-Paul Prüm und dem anderen Typ. Olli Schulz? Ja, der so lispelt. Ach so, ja. Und der nicht Kaffee sagen kann, immer Kaffee sagt. Ja, das sind diese... Und diese Karlsruhe. Deutsche. Ja. Sagt also, er das, ja? Ja, ja. Das will Norddeutsche einen Podcast machen. In Süddeutschland klingen Podcasts einfach immer viel, viel schöner. Ja, freundlicher. Die sind runder. Freundlicher. Einfach schön. Ja. Hast du noch was erlebt, was du... Mit unseren. Ich hab eigentlich tatsächlich viel also, erlebt, aber vieles, worüber ich einfach nicht reden möchte. Ja, ja, genau, Thema Steuererklärung. Normalerweise, wenn jemand mit dem Thema anfängt, verlasse ich den Raum. Ja. Das ist wirklich so ein Ding bei mir. Ich war mal du bist ja auch aufgestanden kurz. Ja, ja. Ich hatte schon so einen Zucken. Ja. Ich war mal auf einer Party, Grill, Abend, wie auch immer. Als die dann angefangen haben, von der Steuererklärung zu reden, bin ich gegangen. Ja, zu Recht. Ja. Weil bist du auf eine bessere Party gegangen? Ich glaube schon. Ja. Also da wurde, alleine da, zu Hause sitzen. Da wurde über den Spaß geschrieben, den eine Meldung beim Amt bringt. Also auf der anderen Party, wo du dann warst. So. Ja. Ich war jetzt im Bürgerbüro und hab mir einen neuen Perso beantragt. Ich bin danach ins Bürgerbüro gegangen zum Rumhängen. Weil die Leute über anderes Zeug als Steuerbuch. Ja, ja, genau. Ja, cool. Was habe ich erlebt? Ich hab mir überlegt, wie man hätte den Nationalsozialismus verhindern können. Eine komplett neue Methode. Also es gibt ja Zeitreisende, die immer Hitler umbringen und dann geht alles schief. Dann, was weiß ich, wird Stalin zu groß. Ich bin gespannt, vielleicht können wir die auch demnächst gebrauchen. Wer weiß, wie sich das noch so entwickelt. Ja, das kann mal schnell gehen. Ja. Wusstest du, dass die NSDAP 1928 nur 2,6% hatte? Das war mir tatsächlich bewusst. Fünf Jahre bevor sie... Ja. Also das kann mal wirklich sehr schnell gehen. Ja, deswegen wäre gut, diese Methode zu wissen. Vielleicht probieren wir sie dann halt mal aus. Ja, wir brauchen halt noch diese Zeitmaschine. Achso, wir brauchen eine Zeitmaschine. Ja, das schon. Okay. Also aber du kannst nie, ist ja passiert. Ich höre mir die Methode erstmal ganz neutral an. Werte dann. Also als Vorbild, dieser Bernd oder Björn Höcke, weiß ja kein Mensch, wie der heißt. Der heißt Bernd Höcke, das ist allgemein bekannt. Ja? Das ist ein richtiger Name. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. Das ist der Name, der in seinem Perso steht. Bernd Höcke. Okay. Ja. Na gut, dann brauchen wir... Man sollte ihn auch nicht anders nennen. Naja, aber du kennst ja, es ist ja so ein Ding, dass sein Name oft verdreht wird. Mal wieder so geschrieben, mal so. Selbst große Zeitungsredaktionen. Ja. Mal mit T, mal mit DT, mal mit D. Ja, genau. Berndet. Und es hätte man mit Hitler auch machen sollen, einfach. Arnim Hitler. Ja, irgendwie Ingolf Hitler. Ingolf Hitler klingt eigentlich auch ganz gut. Rudolf Hitler. Irgendwas mit Olf halt hinten. Ja, aber Ingolf Hitler. Ingolf Lückner. Lückler. Was macht eigentlich Ingolf Lück? Adolf Lückler. Adolf Lück. Der, weiß ich nicht, der macht doch hier Wochenschau. Ich glaube, die moderiert er noch immer in seinem Keller. Ich glaube also wahrscheinlich auch. Und lädt auch immer so Leute wie Bastian Pastewka, die noch immer auftauchen, oder hier Anke Engelke. Einfach, die lädt er immer in seinen Keller ein und die müssen dann noch so Prisco Schneider oder Rikis Popsofa machen. Vielleicht hat er so ein kleines Studio in seinem WG-Zimmer irgendwo in so einem Hinterhaus. Ja, und dann müssen sie immer da auftauchen. So. Also, oh, wir spielen heute wieder Fernsehen mit Ingolf. Der hat sonst Depressionen. Adolf Lück. So, Leute, Björn Lucke. Hey, Alter, mach noch mal den Prisco. Danke, Anke. Oh. Zurück zu Hitler. Ja. Danke, Rudolf. Keine Ahnung. Ja, so hätte man den... Zirik oder so. Ach nee, das wäre Jiddisch gewesen. Das macht in diesem Zusammenhang auch gar keinen Sinn. Ja, war Hitler nicht Halbjude? Vermutlich, ja. Ja, den Nationalsozialismus haben wir ziemlich früh abgehakt. Ja, irgendwas muss man... Aber ich bin ich davon dachte, den machen wir jetzt, schaufeln wir mal früh weg. Diesen Ingolf Hitler genannt hätte, dann wäre mit dem Nationalsozialismus wahrscheinlich schwieriger geworden. Ja. Ja. Dann noch als Propagandaminister, auf Josef findet man schlecht ein anderes, finde ich. Josef Goebbels. Er wäre sofort in die Hose gegangen. Da hätten die Nazi-Kartoffeln damals gesagt, nee. Das ist doch ein Moslem. Ja. Und der will hetzen. Das Juden? Das können die Moslems doch gar nicht. Okay. Cool. Wollen wir eine Rubrik durchballern? Ja, haben wir lange nicht gemacht. Wir haben heute nur ein halbes Stündchen am Anfang, dann machen wir doch mal eine. Und zwar eine, die wir selbst erfunden haben. Das hat nämlich sonst kein anderer Podcast. Ich kenne keinen Podcast, der sonst sich eine beliebige Zahl als Rubrik aussucht und die großen oder die wichtigen, sagen wir mal jetzt einfach 5 oder 3 nimmt. Und wir haben ja schon immer die Rubrik, wie ihr auch schon in unserer zweiten Folge hören könnt, von vor 18 Jahren, die großen 3. Die großen 3. Definiert von Peter und Jean-Paul. Krass, das ist gut, dass der noch immer funktioniert. Ja. Wir sprechen ein bisschen rein immer uns gegenseitig. Ja, komisch. Ja. Müssen wir nochmal neu aufnehmen. Müssen wir nochmal neu produzieren. Müssen wir nochmal neu durch die Teleskoplinse jagen. Einfach ein bisschen schärfen. Okay, was sind denn unsere großen 3? Du hast dir die ausgedacht, du kannst gerne einführen. Ich finde sie sehr gut, weil wir werden jetzt wahrscheinlich auch ein sehr unbeliebter Podcast mit diesen großen 3 werden. Ja, wahrscheinlich. Also, die großen 3 unpopulärsten Meinungen, die du vertrittst. Ja, soll ich anfangen? Ja, ganz kurz zur Erklärung. Unpopuläre Meinungen sind Meinungen, die nicht populär sind. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, aber vielleicht unsere dummen, blöden Hörer nicht. Ja, wahrscheinlich sogar. Also die Hörerinnen haben voll verstanden, aber ja. Wir sind ja so, uns hören sehr viele Gymnasiastinnen, aber auch sehr viele Hauptschüler. Ja, das genau. Ist ja auch bei Spotify, bei den Statistiken genau. Angezeigt, ja. Welchen Schulabschluss man hat. Ja, und das ist auch gar nicht, ich sage das auch gar nicht wertend, aber da muss man halt auch mal ein paar Sachen erklären für die Gymnasiastin. Also unpopulär heißt, dass die Mehrheit unseres Landes genau die andere Meinung vertritt. Ich habe mir Mühe gegeben. Ja, unseres Landes oder der Welt. Oder der Welt. Der westlichen Welt. Oder, was oder auch Kreis. Von Szenen, weil mein erstes wäre tatsächlich, ich muss wahrscheinlich anfangen, gell, weil du ja. Hast halt ausgedacht. Genau, also jetzt nicht so was Bipolares wie... also wo zum Beispiel Menschen vorm Ertrinken retten, da ist 50% dafür, 50% dagegen. Das wäre jetzt keine unpopuläre Meinung, wenn man ja. Dagegen ist, dass Menschen ertrinken oder ach so, ja. Nicht ertrinken. Oder Tempolimit auf der Autobahn. Ja. Da werden umstrittene Meinungen, wir wollen aber unpopuläre Meinungen. Genau. Und ich habe auch, glaube ich, schon die erste, die kommt aber wahrscheinlich sehr schlecht, vor allen Dingen in der Szene, in der ich mich manchmal bewege, an. Und zwar mag ich tatsächlich weniger... weiblichen Gesang bei Punkrock und Rockmusik. Also ich höre einfach nicht so gerne. Und da tut mir auch immer schrecklich leid, weil ich tatsächlich der Meinung bin, es sollte viel mehr Frauen in der Rockmusik geben und auch im Punkrock geben. Ja. Und auch im Hardcore geben. Im Hardcore finde ich gar nicht so schlecht. Also wenn sie schreien, ist wieder alles cool. Aber ich mag weiblichen Gesang weniger als männlichen und kenne auch meine Playlist. Und wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, höre ich halt eher männlich dominierten Gesang. Ist das unpopulär? Also ich kann mir vorstellen, dass vielen... Also ich glaube, dass das in manchen Kreisen vollkommen okay ist, aber wenn man jetzt da ja. Guckt, wo es passiert, im Punkrock... Es würde keiner zugeben, ja, aber es geht bestimmt schon, vielen Leuten so. Also oder? Das ist auch tatsächlich, das ist auch nicht so, dass das aus einem sexistischen Ding rauskommt, sondern das ist einfach subjektiver Geschmack und ich frage mich auch, woher der kommt. Ob das daran liegt, dass ich mit 15 halt immer nur männliche Bands hören musste... Ja. Deswegen nicht an weiblichen Gesang in Rockmusik. Ja, das ist immer gut, Argumente so einzuleiten. Ich ja. Bin kein Sexist, aber. Genau. Ja. Genau. Also ich glaube eine unpopuläre Meinung, ja. Okay. Ja. Ich bin in dieser Szene nicht so drinne. Und deswegen für dich ist vollkommen okay. So. Du hörst ja nur Musik ohne Gesang, deswegen ist dir das genau. Auch einfach scheißegal. Genau. Apokalyptika ja. Zum ja. Beispiel. Solang ein Cello. Brahms. Ja. Ja. Und halt diese Panflöten-CDs, die immer in der Fußgängerzone oh, ja. Verkauft werden. Peruanische Panflötenmusik. Ah, hast du da. Also die meisten sind Peruaner, aber ja, hast du da auch, hörst du nur peruanische Panflöte oder auch, sag's mal, auch Mensch, die ist aus Chile? Nee, nur peruanische. Der Chilinese, der plays da mal. Nein. Chile ist ja der Kanada der Panflötenmusik ja. Im Vergleich zu Peru. Ah, okay. Genau. Ja, ich bin ja selbst Peruaner, also. Zum 16. Stimmt, ja. Deshalb habe ich dann... Ja, das ist meine Kultur. In deinem Körper regt sich dann noch. Meine Kultur, ja. Soll ich mal eins machen? Ja, klar. Das ist ja dein Platz 3. Ich habe ganz viele tatsächlich. Ich habe mir aber die 3 unpopulärsten... Ich habe auch ein bisschen Angst vor deinen, muss ich ehrlich sagen. Nee, die sind gar nicht so dramatisch. Ich habe coole Sachen gesucht. Irgendwelche schlimmen Sachen. Ja. Den ganzen Waffenscheiß habe ich mal weggelassen. Okay, weil kein Waffendings das, von Peter. Ich glaube, das Thema okay. Haben wir jetzt. Ja, seitdem du hier auf der Bootswoche rumgeballert hast, ist eh alles vorbei. Ja, seitdem ich mit Waffen bedroht werde, dass ich mal aufhören soll mit diesem Waffenscheiß, ja. Wollte ich das mal ein bisschen cool. Zurückstellen. Deshalb, Platz 3 bei mir, ich finde das Ende von Lost gar nicht so schlimm. Da bin ich voll bei dir. Scheiße. Nee, ich bin, also es gibt ja 90% der Leute, nee, ich würde sagen 95% der Leute finden das Ende von Lost eine große Frechheit. Aber ich finde das Ende von Lost auch gut. Ja, was heißt gut? Also das kann besser sein und so weiter, aber es ist okay. Ich habe ja auch mal, als ich krank war, die komplette Serie nochmal durchgeschaut und wurde wirklich versöhnt mit dem Ende. Okay. Und viele Leute haben sich ja auch aufgeregt, dass das Ende gar nichts aufklärt. Aber muss ein Ende immer alles aufklären? Ja, also das hat mich aber gestört, dass manche Fragen offen blieben. Ja, aber... Das fand ich... Aber das Ende selbst fand ich jetzt ja, nicht so. Aber ich finde das auch eine komische Erwartungshaltung an die Schreiber der Serie, dass so ein Ende immer dann wirklich alles aufklären muss. Manche Sachen klären sich auch im Laufe der Serie von selbst auf, die werden aber nie explizit gesagt. Mhm. Wie in der ersten Staffel fragt man sich natürlich, warum ist da ein Eisbär auf der Insel? Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Wo soll der denn bitte herkommen? Das ist ja eine Tropeninsel. Ja. Und irgendwann sind sie ja im Eisbärgehege im ehemaligen sperrt, also die Menschen. Ja. So. Ach so, ja. Das Sawyer, ist, genau. Das Kate. Ist keine offene Frage. Genau. Aber das, da wird ja nie gesagt, der Eisbär, der kam hier aus diesem Käfig, Mensch, den wir in der ersten Staffel gesehen haben. Und so sind viele Fragen bei Lost, die irgendwann beantwortet werden. Ja, aber manche nicht. Nee, manche bleiben offen. Diese verfickte Statue, die ich so geil fand, dieser Fuß. Ja, der dann irgendwann eine Statue war. Wird nicht geklärt. Ärgert mich. Gut, sollen wir nochmal einen Brief schreiben an die Lostmacher? Ja, die haben wahrscheinlich noch keinen gekriegt. Nee, glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass die angefeindet wurden. Nee, glaube ich auch nicht. Aber nicht zu jedem Thema zurecht. Also das Ende ist, ja, es ist nicht geil, aber es ist okay, es ist wunderbar. Es also man muss ihn nicht abhaten. Ja. Genau. Okay, bitte, du bist dran mit Platz Nummer 2. Ich finde, direkte Demokratie sollte auf gar keinen Fall eingeführt werden und nirgendwo stattfinden. Gar keine plebiszitären Elemente, also gar keine... Doch, Bürgerbeteiligung ist vollkommen okay und da muss man nämlich auch unterscheiden, aber man sollte nicht die Masse über eine Frage abstimmen lassen. Das geht häufig auch einfach in die Hose. In der Schweiz sind sie gegen Minarette und ich glaube jetzt einfach, wenn man auf Bundesebene abstimmen würde, dann macht die Bild die Meinung und die schreibt die Meinung zum Teil von der AfD auch ab, weil sie ein paar Schlagzeilen haben wollen. Und solche die Masse entscheiden zu lassen mit einem dünnen Informationsmuster ist immer schlecht. Deswegen, also entweder muss da noch eine Information davor, aber direkte Demokratie gilt immer erst als populär. Ja, dann lass doch einfach die Menschen abstimmen, aber manchmal sind die Menschen auch einfach zu schlecht informiert, um da tun zu sollen. Ja, oder halt komplett hängen gebliebene Pfeifen alle. Ja, der Großteil. Deswegen. Das ja, sehe ich klingt aber, auch erstmal arrogant. Ja, genau. Wenn man das mal sich genau anschaut, ist das meistens Bullshit, diese Abstimmung, also Volksabstimmung. Genauso muss man auch diskutieren, wer stimmt wo drüber ab. Wie bei Stuttgart 21 wurde damals ja ganz Baden-Württemberg hat abgestimmt. Und da wurden ja auch, ich möchte gar nicht werten, ob das richtig oder falsch war, aber da wurden ja auch die Fragen laut, ey, Moment mal, wir Stuttgarter haben doch diese Baustelle. Warum darf jemand im Ortenaukreis darüber abstimmen? Der hat doch damit gar nichts zu tun. Oder am Bodensee. Ja, aber das finanziert ja größtenteils das Land, oder? Ja. Und aber die Baustelle in Stuttgart ist ja nur ein kleiner Teil von dem Ganzen. Der die Rechnung bezahlt, der darf auch mitbestimme. Genau. So. Und Stuttgart ist ja nur ein kleiner Teil der Baustelle. Ja, ja. Aber es wurde trotzdem diskutiert. Ja, okay. Deswegen. Ja. Ja, da gab es eine Abstimmung, oder? So, da gab es eine Abstimmung, ja. Ich habe mit vielleicht gestimmt. Damals. Vielleicht, ja. Ich mit Jein. Okay, cool. Boah. Ich dachte, das wäre... Ich habe... Boah. Also schreib okay, mal... Ja. H-J-O-A. Ja, ich hatte... und habe da damals dann auch groß gemacht, ja, okay, abgestimmt. Jetzt weiß ich wieder. Also so auch zusammengeschrieben. Ja, okay. Ja, okay. Ja, cool. Und so war es ja dann auch. Ja, okay. Obwohl ja war Ausstieg. Also ja war nein, sozusagen. Und da kann man auch wieder drüber reden, haben alle Leute so abgestimmt, wie sie hätten abstimmen wollen oder haben sie einfach die Frage nicht verstanden? Deswegen, man kann sich ja auch in den Raum setzen und erstmal mit den Leuten reden. Das wäre dann Bürgerbeteiligung und deswegen finde ich direkte Demokratie, da muss noch was dazukommen, sonst ist das ein bisschen gefährlich. Ja, kommt aufs Thema an, oder? Also es gibt doch auch Sachen... Da kannst du die Leute abstimmen lassen. Klar. Also seid ihr für... Pizza oder indisches Essen zum Mittagessen, da kann man mal fragen einfach, ja. Genau. Machen wir dienstags jetzt asiatisch oder italienisch. Ja. Sowas können wir abstimmen. Also, ja. Das war's aber. Mehr fällt mir jetzt auch gar nicht ein. Was ist denn mein Platz 2? Ja, okay. Mein Platz 2 ist... ich bin gegen Helm- und Gurtpflicht für Erwachsene. Okay. Ja, wer sich nicht anschnallen möchte, muss es ja nicht tun. Ja. Ist nur die Frage, gefährdest du andere damit, wenn du wie eine Rakete immer aus den Autos rausgeschossen kommst? Ach so, da habe ich nicht dran gedacht. Ja, die ist mir nur aufgepoppt. Ah, gut. Okay. Na, guck, so schnell geht's. Gut, dass ich mit intelligenten Menschen über solche Sachen spreche. Aber Helmpflicht... kannst du deine Position, da fällt mir jetzt auch nichts gegen ein. Gut, ja, es ist halt eklig, wenn immer überall zermatschte Köpfe rumliegen. Ja, und sterben Steuerzahler. Ja, aber die sind ja eine Risikogruppe, gerade Motorradfahrer und Vespa-Fahrer sind ja. Aber die zahlen gut Steuern. Hast ja. du schon mal einen gut steuern vor allen Dingen schwarz arbeitenden Motorradfahrer gesehen? Ja. Ja? Okay. Ja. Ein ja, Schornsteinfeger auf dem Motorrad. Okay. Heute sind wir gut drauf. Ja, Mann, halt klar. Und die Raketen, Knaller. Die Knaller. Raketen oder Raketen? Raketen. Das finde ich auch super hier, die Frau, die ja Rakete heißt. Rakete, wie spricht man sie aus? Die Seenotretterin? Ich würde sie Raketen nennen. Ich habe auf sehr vielen Sympathiebekundungen immer Rakete gelesen, weil ich glaube einfach 50% der Sympathisanten auch dachten, sie heißt Rakete, also wie die Rakete. Unpopuläre Meinung. Sie heißt nicht Rakete, sondern Rakete. Ja. Ich glaube, also Doppelkonsonant macht den Vokal kurz. Ja. Deshalb müsste eigentlich, also Rakete. CK ist der Doppelkonsonant, dann müsste eigentlich Rakete heißen. Oder müsste sie nicht Rakete, sondern Rakete. Rakete. Also wird A schneller. Nee, Rakete. Das ist ja bei Rakete sowieso, oder? Rakete? Rakete, Rakete. Rakete. Hm. Schreibt uns in die Kommis. Das Ding ist, weil ich keine Nachrichten mehr sehe, sondern nur noch lese, weiß ich einfach nicht mehr, wie sie ausgesprochen wird. Schreibt uns doch mal bitte einfach in die Kommis, dann können wir nachlesen. Das löst unser Problem nicht, aber wir haben immer Rakete und Rakete im Kommi-Bereich stehen. Finde ich schön. Schickt doch mal eine Sprachnachricht. Ja, schickt uns eine Sprach an die, ja, ihr kennt unsere Nummer. 0172. Genau, nimm mal irgendeine Nummer. 123456. 7, 8 und nochmal die 1. Schick da mal einfach eine Sprachnachricht. Dann eine 0. Ne? Wäre nämlich wirklich schön, wenn mal so eine fremde Person die ganze Zeit, ey, hier Jungs vom Schaumbad, ne, wer ist dieses Schaumbad? Hoffentlich werden wir verklagt. Bestimmt. Ich bin dran, gell? Ja, bitte, hau rein. Mein Platz 1 ist tatsächlich, damit haben die Grünen sich während einem Wahlkampf richtig in die Nesseln gesetzt, weil sogar ihre Wähler das richtig doof fanden. Und zwar, ich fand den Veggie Day eigentlich eine gute Idee. Also, und sie wollten den nochmals verpflichtend machen, sondern einfach nur, dass an einem Tag wirklich auch gleichwertig vegetarische Gerichte angeboten werden. Und ich würde sogar sagen, in allen Kantinen, Firmenkantinen und öffentlichen Kantinen, einen Tag gibt es kein Fleisch. Ja, aber ist das auch so unpopulär? Noch die Grünen haben damit fast eine Wahl verloren. Ja, gut, ja, ja. Dann hetzen sie halt wieder alle und dann drehen alle durch. Ja, ja. Und das ist auch ein paar Jahre her schon. Genau, aber das ist unpopuläre, ich glaube, das ist eine unpopuläre Meinung und ich finde, allein schon, um die Köche mal zu zwingen, mal ein bisschen neue Rezepte auszuprobieren, eine gute Idee. Außerdem gibt es immer so viele Leute, die sagen, ich esse ja eigentlich ganz wenig Fleisch, aber in der Firmenkantine jeden Tag ein Schnitzel essen und auch mittlerweile aussehen wie ein Schnitzel. Das ist auch gut für die Menschen, dass sie mal nicht so Schnitzel und kartoffelig sind so. Ja. Ja. Also ich glaube, viele Leute finden die Idee doof, nicht Fleisch essen zu dürfen, wenn sie auch dann wollten, auch wenn nur ein Tag die Woche ist. Ja, aber wer isst schon in Kantinen? Wahrscheinlich. Mehr Leute, als du denkst. Ja, wahrscheinlich, ja. Okay, ich bin kein Kantinenesser, deshalb kann ich da eh nicht mitreden. Du stehst dann eh beim Döner und spachtelst dir ordentlich die Fleischwumme in deinen Halsrachen rein. Ja, Mann. Wie so eine Anaconda stuckst du deinen Döner rein, ja. Ja. Ja, ich hatte tatsächlich einen Döner zum Mittagessen gestern. Zum Mittagessen. Bei der Arbeit. Da dachte ich auch, oh Gott, oh Gott. Was ist hast du den in deinem Büro gegessen? Nee, in der Food Lounge, im Food Court, der Mall, in der City. Das ist auch ein Konzept, weil ich richtig cool finde, so ein Food Court. Ja, der ist geil. Ich habe in die Mitte setzen. Ich habe einen deiner Lebensgefährten da dort getroffen. Hat mein Lebensgefährten erzählt, sogar, dass du also selbst Leute, die dir nahestehen, gehen dahin. Ja, ich weiß. Nicht nur. Ja, ja. Ich. Ja. Aber ich hätte schön gefunden, wenn du den Döner, in deinem Büro gegessen hättest. Das so. So kann man sich bei den Kollegen, glaube ich, so richtig beliebt machen, indem man halt einfach immer mit so einem, weißt du, jede Mittagspause, vielleicht kannst du dann mal eine Woche durchziehen, jede Mittagspause so die Folie auch schon leicht anritzen, damit er so aus der Plastiktüte rausstinkt und dann so über den Flur immer an die Büros vorbeigehen, so, ich spachtel mir mal einen Döner rein, gell, einen guten Mahlzeit. Das Gute ist, ich sitze ja allein im Büro. Ja, aber dann kommen Leute ja irgendwann, klopf, klopf, oh, Peter, ich wollte noch ein paar Sachen klären und dann riecht immer dieser Dönergeruch. Vor allen Dingen, wenn du eine Woche durchziehst und immer die durchgesappte Alufolie einfach im Papierkorb lässt, Dann kriegt dein, dein Büro so einen richtigen Dönergeruch. Nee, bei uns kommt der Personal, das jeden Abend den, die Mülleimer leert. Okay. Jeden verfickten Abend. Auch wenn ich nur irgendwie ein Blatt da reinschmeiß, wird die Tüte raus, das Blatt raus, neue Tüte rein. Ich bin ein bisschen neidisch, dass du im Spotify-Headquarter in Stuttgart arbeiten darfst. Mir haben sie ja kein Büro angeboten, komischerweise. Ja, ich habe sogar zwei. Ach du, Moment mal. Ah. Ernsthaft? Ja. Ich habe zwei Büros. Steht an einem vielleicht auch so ein Name mit Jean-Paul Prüm? Und nee, das ist mein Studio. Ach so, okay. Ja. Okay. Ja. Muss ich auch mit Herrn Spotify reden. Spotify, Professor Spotify. Nee, das ist ja der deutsche... deutsche Niederlassung, gell? Sitzt du ja. Ja, ja. Da sitzt Bernd Sportify. Sportify. Björn. Björn, Björn Sportify. Bernd. Rudolf. Rudolf Bernd Sportify. Dein Platz 1? Ist mein Platz 1 schon dran? Ja. Pass auf, jetzt kommt der absolute Knaller. Soll ich eine Fanfare machen? Nee. Ich habe Nein gesagt. Das ist ja auch keine Fanfare, das ist eine Trompete. Ah. Groovy. Jetzt pass auf. Ich finde den süddeutschen und den norddeutschen Kartoffelsalat gleich gut. Das ist eine unpopuläre Meinung, ja. Habe ich noch, hat noch kein Mensch je zuvor gesagt auf der Welt. Also diesen süddeutschen mit Essig und Öl und den norddeutschen mit Mayonnaise. Ja, und ich bin ja beide geil. Ich bin ja Eifler in Schwabenland und verachte ja tatsächlich den Essig. Kartoffelsalat. Ja, ja, alle, die aus einer Gegend kommen, wo der herkommt, der Norddeutsche, also ich zähle jetzt mal die Eifel auch als Norddeutschland. Ja, klar, logisch. Wir bekommen zwar den Südwestrundfunk auch genau rein, aber ist Norddeutschland, ja. Ja, ja. Genau. Also dieser, du weißt, was ich meine. Also, aber bei uns ist ja diese perverse rheinländische Version tatsächlich mit schön mit Gurkenwasser noch reinschütten, viel Mayo, dann noch ein Gürkchen reinschnippeln, geil. Schön Zwiebeln, alles geil. Gekochtes Ei noch. Geil. Muss alles rein. Je mehr drin ist, desto besser. Genau. Also so richtig schön durchsappen auch. Dann am besten 15 Tage ziehen lassen, bevor man isst. Wie so ein guter Oberster. Genau, und auf ein Kilo Kartoffeln kommt so ein ganzes Glas Miracle-Whip. Natürlich, klar. Also mit 49. Und wenn du richtig wild bist, tust du nochmal einen Schuss normale Mayo und noch Creme Fraiche rein oder sowas. Aber Creme Fraiche macht es schon fast wieder zu leicht. Aber das ist Geschmackssache. Creme Fraiche hat irgendwie nur 40% Fett. Ja, ja. Also, ja, nee. Das sagt nicht so richtig. Aber das... deswegen ist deine Meinung auch unpopulär, deine Toleranz gegenüber Kartoffelsalat, weil wie häufig ich hier im Süden schon für meinen Mayo-Kartoffelsalat angefeindet wurde. Ja, das ist verrückt, wie die Leute das hier hassen, diesen Mayo-Kartoffelsalat. Und andersrum weiß ich gar nicht, ich lebe da ja nicht im Norden, deshalb weiß ich gar nicht, wie da so die Meinung ist zu süddeutschen Kartoffelsalat. Weniger emotional als im süddeutschen. Weil deine ist ja relativ emotional gegenüber dem süddeutschen Kartoffelsalat. Ja, aber die habe ich auch nur aufgebaut, weil ich hier so oft angefeindet wurde. Ach so, einfach aus Trotz. Aus Trotz, ja. Ja, okay. Seitdem sage ich auch wieder konsequent Tisch anstatt Tisch. Tisch. Tisch. Entschuldigung. Jetzt sind wir so wie dieser Altherren-Podcast, das ist gut. Mehr Körpergeräusche. Aber wir müssen uns langsam auch tatsächlich so ein bisschen, hattest du schon bisschen benehmen. Ja, ich hatte drei. Was war dein letzter? Weiblicher Gesang, direkte Demokratie, Veggie Day. Ah ja, ja, stimmt. Ich hatte noch total viele, lauter so soll ich noch ein paar Dropouts so pitchen einfach vorlesen? Genau, wir können ja mal, du machst drei und ich wähle mir die, also ich muss mir eine auswählen, ja, wo ich mit dir ganz schnell unterstützen würde. Da kannst du wahrscheinlich nichts zu sagen. Star Wars Episode 1 bis 3 ist gar nicht so scheiße, ist ganz okay. Habe ich nie gesehen. Ja. Terrence Hill und Bud Spencer finde ich nicht cool. Okay, noch das dritte. Ich mag Wetter über 35 Grad. Ich bin beim dritten dabei. Cola-Weizen ist ganz okay. Bin ich noch mehr dabei. Nehme ich sogar noch eher. Resident Evil war ein ganz cooler Film. Nicht gesehen. Okay. Aber Cola-Weizen, wenn du noch mehr spalten möchtest, dann Bananenweizen. Oh nee, das mag ich selber nicht. Ja, aber das wäre so eins. Ja. Ganz wenige Leute finden, glaube ich, Bananenweizen gut. Ja. Und ich mag Sardellenpizza ganz gern. Mögen auch viele Leute nicht. Bin ich wenig emotional, finde ich aber auch ganz okay. Okay. Ich kaufe die immer, dass ich die nicht teilen muss. Okay. Und inzwischen mag ich sie. Salzpizza ist auch gut. Salzpizza. Ja, also einfach so anstatt der, der ihn einfach so, so ein Salzstreifen. So ein Meersalzstreifen. So eine Salzline. Meine, so eine Kokslein. Ja, ich meine, der Effekt ist eigentlich der gleiche. Du kriegst fürchterlich Durst und hast so einen ganz trockenen Hals. So ein bisschen fischig muss es sein, oder? Das Salz. Ja, das Salz. Sardellen schmecken sehr salzig, aber auch ein bisschen fischig. So ganz rohes, ungefiltertes Meersalz müsste eigentlich diesen gleichen Geschmack haben. Also, dass du einfach selbst so einen Liter Meersalz einfach... Nee, du nimmst einfach einen Liter Meerwasser aus dem Urlaub mit und schüttest den über die Pizza vom Backen. Ich glaube, dann hast du so eine Sardellenpizza. Ja, aber Meerwasser schmeckt ja nicht fischig eigentlich, oder? Aber kommt drauf an, wer baden war. Deine Mutter. Ich glaube, wir brauchen langsam mal eine Therapie. Ja. Gut, dass eine Therapeutin kommt. Mhm. Ja. Ich wurde auch tatsächlich viel von Hörerinnen und Hörern angesprochen auf unseren... mir ist halt ganz so aufgefallen, aber ich habe auch nicht rausgeschnitten. Wir haben uns häufig gestritten, die letzten Folgen. Und auch besonders am Ende der letzten war wohl auch was drin. Ich höre ja nie nochmal rein und hätte vielleicht beim Schnitt drauf achten sollen, wie du auch immer sagst. Aber es war mir halt scheißegal und war auch so eine Trotzreaktion. Okay. Und deswegen habe ich nochmal in die Stellen, die mir die Hörerinnen und Hörer geschickt haben, wir haben uns ein bisschen angezickt die letzte Zeit. Okay. Ich weiß gar nicht, ich höre nie bis zum oder ich bin nie bis zum Ende dabei. Ich bin am Ende immer so besoffen, ja, dass ich sowieso nichts da mehr weiß. Da wurde auch angesprochen, deswegen wäre, glaube ich, mal ganz gut. Und ich bin froh, dass du sie eingeladen hast, einfach mal eine Paartherapeutin, die sich um uns zwei kümmert. Weil wäre schade, wenn der Podcast wegen deinen Star-Allüren dann auch irgendwann... Ja, das stimmt, ja. Ja. Ja, deshalb haben wir sie eingeladen, gleich live on air, jetzt kommt... Vielleicht sogar ein persönlicher Abbinder für sie. Ja? Ja. Okay. Vielleicht nochmal der vom Anfang der Folge oder eine coole Melodie und dann sagt jemand immer den Namen. Das Witzige ist, ihr wisst es gleich, in wenigen Sekunden. Ja, ihr müsst euch nur noch so lange gedulden, wie ich jedes einzelne Wort vor der Pause ausspreche. Aber vielleicht will ich auch noch irgendwas sagen. Nö. Let's talk about therapy. Let's talk about feelings. Therapie. Mit Juli Boston zu Gast im Schaumbad. Ja, unser Gast ist da. Die Namensgeberin dieser Band, die perfekte Welle hatte. Juli. Oder hießen die Juni? Nee, hießen Juli. Die hießen Juli. Juli Mond. Juni Mond. Ach, keine Ahnung. Juli. Juli Mond. Julo. Juni Mond ist ein Lied, glaube ich, von Echt. Nee, eigentlich von Rio Reiser. Echt? Ja. Ha, hast du Aber die haben das damals gecovert und fand Kim Frank auch immer so süß. Ja, der ist süß. Ja, wie geil. Sag mal, weinst du nur oder ist es der Regen? Das fand ich immer widerlich, wie er davon redet, dass er den Rotz irgendwie von der Nase leckt. Und das ist der Regen. Checkt, aber du musst noch ein bisschen zentraler vor das Mikrofon. Sie, du. Dürfen wir du sagen? Dürfen wir eigentlich du sagen? Ja, wir duzen uns beide. Ja. Ja, ich finde es immer schon sehr persönlich. Ja, du hast ja in der Boston University for Paartherapie deinen Doktor in Paartherapeutik gemacht. Deswegen bin ich froh, deswegen wollte ich auch siezen. Ah, okay. Nee, ja. Aber in Amerika ist das, glaube ich. Das wird ja heute schon sehr persönlich, ne? Boston soll ja wirklich schön sein. Ja? Ja. Schön. Du warst nur in der Uni, weil du halt Karriere vor bist. Ich war nur in der Uni. Du warst nie in der Innenstadt drin. Ich habe die ganze Zeit nur studiert und... Dann ganz ich habe auch keine Leute kennengelernt und so, das war eigentlich sehr traurig. Aber außer in deinen Therapiesitzungen wahrscheinlich. Außer in meinen Therapiesitzungen, die haben mich emotional auch sehr mitgenommen. Ja, das ist aber schlecht für einen Profi, wenn es dich emotional mitnimmt. Ja, das ist auch heute meine erste Therapiestunde nach dem Studium. Also Ich dachte, so als junge Ärztin, ne? Ich hoffe, das wird jetzt nicht schlimm. Junge Ärztin, das klingt auch so wie, du könntest eine Vorabendserie in der ARD haben. Juli, die junge Ärztin. Ja. Paartherapie. Paar und Sexualtherapeutin. Sexual auch. Ja, natürlich. Das ist sehr gut funktioniert für uns heute, ja auch keine Beziehung. Ja. Also daher muss man das schon. Weil, man sagt ja, das ist der Punkt, bei dem Peter und mir auch so ein bisschen hakt. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Also habe ich nur so mal am Rande gehört, dass eine dauerhaft stressende Interaktion mit dem Partner führt nachweislich zu einer physiologischen Auffälligkeit in der Stressreaktion sowie kardiovaskulären Problemen. Das hast du jetzt wunderschön abgelesen. Das habe ich nur mal so aufgeschnappt. Mhm. Ja, ja. Gut. Ja, eigentlich müsste ich ja erstmal über euch, weil es ist ja meine erste Therapiestunde, ich bin heute zum ersten Mal da und ich kenne euch ja auch gar nicht. Ja, das ist voll interessant, mal zu lernen, wie das auch so abläuft. Ja, und um ein Gespür für euch zu bekommen, ne, muss ich ja erstmal die Frage stellen, wie ihr eure Beziehung denn so definieren würdet. Nur freundschaftlich oder ist auch liebevoll oder nur rein körperlich? Nee, ich würde sagen homoerotisch. Ich würde sagen geil. Geil. Geil. Mhm. Geil. Ja. Also knistert schon ein bisschen, aber wir trauen uns so nicht, den nächsten Schritt zu gehen, irgendwie schon seit 3 Jahren jetzt. Ja. Wie lange kennt ihr euch denn schon? Ja, seit dem ersten Podcast. November 2016, ja. Ne? Da bin ich zufällig hier in dieses Tonstudio reingelaufen und Peter wollte gerade einen Podcast machen. Und ach, Peter meinte, war das. Ja, also er hatte angefangen, den Podcast zu machen. Peters Welt sollte der heißen. Und dann bin ich einfach zu ihm in die Wanne gestiegen. Peters Wanne soll der heißen. Peters Wanne sollte der heißen, okay. Und dann hast du Schaum reingemacht. Du hast den Schaum in unser Leben gebracht. Ich habe den Schaum reingebracht, Leben. Aber dein Wasser war schon warm. Also Sean Paul hat das Prickeln in eure Beziehung gebracht. Ja, ja. Oh, das freut mich jetzt. Wir nähern uns jetzt schon an. Das ist gut. Okay. Also okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Ist wieder alles okay. Gut, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Und warum habt ihr mich dann heute zu euch geholt? Also gibt es Probleme oder möchtet ihr einfach über irgendwas sprechen? Ja, es ist es knistert. Knistern ist falsche Wort. Knistern ist positiv. Oder? Knistern ist positiv. Es kriselt. Mag ich nicht das Wort wegen diesem L hinten? Kriesel. Es kriest. Es kriest. Es kriest. Es kriest. Ja. Es kriest. Und wie genau... Ja, also Peter hat die letzten Male tatsächlich ziemlich viele uncoole Sachen gesagt, zum Beispiel, dass er einen City-Scooter hatte. Und überleg mal, der kommt von der Ostalb und hatte da einen City-Scooter. City-Roller hieß das. City-Roller. Mhm. Aber weißt du, da steckt ja City schon drin. Und dann fährt er mit dem Roller dadurch, wo er auch immer herkommt, Aalen, Heidenheim, alles das Gleiche da auf der Ostalb. Ja, stimmt schon. Ja. Und das fand ich dann mega uncool und habe mich dann auch beschwert zum Beispiel. Du fandest es uncool, dass Peter... mit dem City-Roller. Ich war 9. Schatz. Uncool. Ich war 9. Ja, das war auch so elf. Der Hauptauslöser. Okay, ich war 24. Ja, und dann jetzt sagt das wahre Alter, wie alt du warst. Das war vorgestern. 45. 1945. 1945 ist er mit dem City-Roller. Mhm. Und hat geschrieben, wir sind frei. Genau. Ja. Mit einer USA-Flagge bist du durch. Und das war dir so unangenehm, weil das in der Öffentlichkeit war. Nee, ich fand halt einfach uncool, wir haben über Skateboard und Snowboard geredet und dann fing der mit dem City-Roller an. Und wir wollen ja der coole Underground-Podcast auch sein. So. Ich war 34. Jetzt, es ist lang her. Ja, okay. Also bei der Folge. Jedenfalls war das so eine kleine Kriselei und dann haben wir uns noch überlegt, zusammenzuziehen. Oh. Und durch dieses homoerotische Knistern ist bei uns, glaube ich, zu viel Testosteron in der Luft. Draußen lassen wird, ja. Okay, und darüber streitet ihr euch jetzt heute noch oder ist das eher so? Mit dem City-Roller könnte ich mich jetzt noch aufregen. Da regst du dich jetzt noch. Ja, warum? Eigentlich war alles gut heute. Was löst es denn in dir aus? Weil du musst immer wieder mit diesem scheiß City-Roller anfangen. Ja, was löst es denn in dir aus? Ja, pure Wut einfach. Ja, und warum? Weil du kannst nicht in einer Kleinstadt auf der Ostalb rumfahren und einen City-Roller haben. Also wenn er in Stuttgart mitten im Kessel gefahren wäre, wäre das für mich wenigstens konsistent. Das wäre uncool, aber konsistent. Aber so hat er auch noch so... Also man muss sich ja auch an Begriffe, das Ding wurde ja nicht Village-Roller genannt oder Valley-Roller. Ich stand aber daran, dass es keine Stadt war. Ja. Ach so, ja, aber Heidenheim ist ja eine Stadt und wenn auch eine Kleinstadt. Ja gut, Heidenheim hat Stadtrechte, aber trotzdem, ich finde halt einfach die Ostalb und City widerspricht sich. Ich komme ja selbst aus der Eifel und auch da habe ich mir niemals angemaßt, mit einem City-Roller rumzufahren. Das haben die coolen Leute. Ich hatte einen Traktor. Und wenn ich in Köln war, habe ich mir einen City-Roller mitgenommen, okay. Aber... Also ich bin entweder mit dem Traktor oder hier mit so einem Moped rumgefahren natürlich. Ja. Ich hatte damals einen Freund in Hamburg, der hatte einen City-Roller und dann wollte ich auch einen haben. Und du hast gedacht, Heidenheim hat ja auch ein H im Kennzeichen, dann kann ich das schon bringen. Genau, auch noch ein H, so wie Hamburg. Hattest du dann in Hamburg einen City-Roller? Nee, mein Freund in Hamburg hatte einen. Und ich fand ihn super geil und wollte dann auch einen. Okay. Und in Heidenheim kann man wenigstens Berge runter. Düsen. Ja, dann ist ja eigentlich die nächste Frage, wie hast du dich denn dabei gefühlt, als Sean Paul gesagt hat, dass er das ziemlich uncool fand? Es war gar nicht uncool. Ja, ich... Außerdem war ich 4 damals. Du sagst immer wieder andere... also irgendwie mal warst du 44, mal warst du 4 und ich weiß ganz genau, dass du 40 Jahre ich lang... Ich war 16 Jahre alt. Du hattest 40 Jahre lang diesen City-Roller und bist... Und seitdem du in Stuttgart mit dem Ding rumfährst, finde ich das ja auch gar nicht mehr so uncool. Der Fuchsschwanz am Lenker müsste nicht sein, aber okay. Und der Dieselmotor ist vielleicht auch übertrieben. Diesel zieht die Roller, also wirklich. Das kann man beim Traktor auch haben. Aus dem quietscht dein Stuhl schon wieder. Ah, ich habe WD-40. Ah ja, habe ich mal gekauft für meinen City-Roller. Also du siehst schon, das ist ein großes Problem. Ja, ich weiß schon. Habt ihr noch andere Streitpunkte oder beziehungsweise könnt ihr einen Kompromiss schließen, als Peter, dass du mit irgendwas anderem dann halt durch die Gegend fährst? Ja, du und dein schwuler Veggie-Friday in Kantinen. Okay, das war jetzt nicht die Frage. Ich habe gefragt, ob du einen Kompromiss eingehen kannst, so, und was anderes fahren kannst. Ach so, für Rainer, um deine Liebe zu ihm zu zeigen. Vielleicht ein Kerosin-City-Roller, das ist weniger, das kein... Weniger Schadstoffe auch. Auf Kerosin sind keine Steuern. Auf Kerosin sind keine Steuern. Und dann könntest du ja einfach immer am Flughafen fahren. Ja, weil dann muss ich das nicht sehen. Das wäre ja schon mal eine Lösung. Also, dass du einfach auf dem Stuttgarter Flughafen einfach mit deinem Kerosinroller. Ja. Und dann auch immer neben den Fliegern, wenn sie sich dachten, so, machst du selbst so Fliegergeräusche. Dann fände ich nämlich wieder cool. Wer startet jetzt mit seinem Zilli-Roller? Und du redest immer so einen Hamburger Dialekt, dann finde ich cool. Zilli-Roller! Zilli-Roller! Wer fährt mit seinem Zilli-Roller hier auf dem Flugfeld? Ich, der Peter! Zilli-Roller, Peter! Geil. Dann haben wir das Problem gelöst. Hacken wir das Thema Zilli-Roller ab. Ja. Okay. Gut. Das war schon eine ziemlich perfekte Welle. Hast du gut gemacht. Ich bin heilfroh irgendwie. Ich finde es gut, dass wir das jetzt auch aus der Welt geschafft haben, weil es war kein ernsthaftes Problem eigentlich. Naja. Kocht vielleicht nochmal hoch. Nochmal hoch. Ich finde es sehr schön, dass du hast so ein Festivalbändchen, da steht Juni drauf. Ja, gut, ne? Da steht Juni drauf und du heißt Juli. Juli. Ja. Das ist verrückt. Gut, dass du ein Namensschild hast. Ja, wir haben Namensschilder gemacht, stimmt. Ja, sieht nur leider keiner. Macht ja nichts, aber für die Zuhörer, die können sich dann auch was einstellen. Dr. Juli Boston. Sehr schön. Dr. Juli Boston, ist das dein Nachname? Ja, deswegen hat sie da. Ich habe da studiert. Und ich habe nur deswegen dort studiert. Weil, ach so. Ich dachte, den kriegt man dann, wenn man dort studiert hat. Nee, ich habe nur deswegen dort studiert, weil hätte ich Chicago geheißen, hätte ich. Obwohl Juli Chicago klingt halt tatsächlich. Klingt scheiße, ne? Nein, das klingt nach einer Tänzerin. Ja, aber nach einer anrüchigen Tänzerin. Ja, so eine 20er-Jahre-Tänzerin aus Berlin. Ach so, so Burlesque-Show. Ja, ja, so. Mit so Trottel. Leute, jetzt kommt Juli Chicago, ihr wartet alle schon drauf. Das habe ich während dem Studium auch gemacht, um das zu finanzieren. Ne? Okay. Also, ihr seid gut. Ja, aber eigentlich sind wir ja in der Therapie. Aber wir wollen dich ja auch ein bisschen kennenlernen. Ja, eben. Du bist tatsächlich die erste Frau mit Bildung mal hier in diesem Podcast. Aha. Wir hatten noch keine weiblichen Gäste. Das ja, du bist die erste Frau in diesem Podcast. Ja. Die auch noch und eventuell sogar noch Bildung hat. Sehr gut. Ja, und unsere anderen Gäste waren auch nicht gebildet. Also von daher hakst du zwei Sachen ab. Bildung und Vagina. Und Vagina und Brüste natürlich. Ja, gut, das hatten auch schon einige Gäste. Ja, ich sage jetzt keine Namen, aber Brüste hatten wir schon ziemlich viele zu Gast. Aber nicht in Kombination mit einer Vagina. Nee, nur einzeln. Das ist eigentlich auch ein sehr guter Einstieg jetzt zum nächsten Thema. Okay. Ne? Jetzt wird sexuell. Jetzt wird sexuell, weil du hast ja vorhin gesagt, es ist homoerotisch und so weiter. Ja, knistern auf jeden Fall. Knistern ist auf jeden Fall. Homöopathie. Nee, paleoerotisch. Keine Ahnung, was das sein soll. Irgendwas mit Dinosaurier. Steinzeit. Dinosaurier-erotisch. Ja, ich bin objektophil und finde Steine geil. Aber wir kommen da wahrscheinlich nach. Ja, aber jetzt ist mal die Frage, wer ist denn von euch eigentlich hier dann die weiblichere Person? Also, muss eine Person weiblicher sein? Also ich glaube, es muss schon so, beide so Testosteron gesteuert, das funktioniert nicht. Ne? Dann haben wir das Problem wieder mit dem City-Roller und dann kommen wir zu keinem Ergebnis. Da Peter City-Roller gefahren ist, würde ich ganz klar sagen, ich bin der Mann in der Beziehung. Aha, es ist uncool, eine Frau zu sein, somit auch. Oh, der hasst mich jetzt natürlich. Ja. Das ist genau der Punkt, den ich meine. Dieses, die Worte im Mund rumdrehen. Hast du gerade gemerkt? Jetzt hat er mich als Sexisten dargestellt. Ich merke schon, das kann er gut. Ja, vorhin schon irgendwas gelabert. Ich bin kein Sexist, aber... Nee, wir tauschen immer. An geraden Kalendertagen ist Peter mehr weiblich und an ungeraden bin ich mehr weiblich. Und das finde ich gut und das funktioniert. Wie Shanghai sind wir. Wir sind wie Shanghai. Wir haben das Shanghaier Modell in unserer Beziehung. Das finde ich gut. Das ist Kompromissbereitschaft. Das brauchen wir in jeder Beziehung. Ach, super. Danke. Ja, das finde ich gut. Ja. Ach, haben wir was richtig gemacht. Ja, voll gut. Magst du beide Tage gleich gern? Ja, an sich schon. Ja, okay. Außer ich finde halt immer schlecht, dass du dann immer sagst, also du, Peter lässt immer tatsächlich an den geraden Tagen dann, wenn er die weibliche Person ist, immer die Spüle stehen Und wenn dann wieder ein ungerader Tag ist, kommt dann nämlich mit der Sexistennummer. Denn die Küche sieht aus wie Sau. Und dann streiten wir dann doch wieder. Ja. Ja. Und ich habe auch immer Kopfweh an den, geraden an den männlichen Tagen. Ja, ja. Okay, ja, und ja. Wie würdet ihr denn... Wie schnell man da reinkommt. Ja. Sorry. Wie schnell man da reinkommt mit den Kopfschmerzen. In Sexisten-Scheiß. Nicht, dass wir nachher noch was schneiden müssen oder so. Nicht, dass es wir sind normalerweise nicht so. Also bei uns wird nichts verherrlicht. Waffen oder so kommt normalerweise nicht vor. Nur weil du eine Frau mit Bildung bist. Das ist der erste sexistische Spruch in der ganzen Podcast-Geschichte bei uns. Ja, vielleicht ist es auch gerade, weil eine Frau jetzt hier hockt. Ne? Vielleicht, ja, weil du uns halt auch überlegen bist. Du bringst uns völlig durcheinander. Weil jetzt müssen wir hier rumgockeln. Wir sind gar nicht homosexuell eigentlich. Ach nicht? Und sind jetzt komplett... Dabei seht ihr schon so aus, also so wie ihr euch auch anguckt. Homoerotisch sind wir unterwegs. Wir sind homoerotisch. Wir kuscheln gerne. Ja. Ich nenne Peter auch immer... den Kuschelbär. Kuschelbärchen. Das Kuschelbärchen. Ja, mir ist gerade noch was aufgefallen. Ja. Findest du auch, dass der ein bisschen 2004 aussieht? Ja, aber ach doch, unsere Hörer können ja einfach dieses Foto gucken. Ja. Wieso empfindest du es denn jetzt so? Ist es so schlimm? Also Longsleeve unterm T-Shirt hatte ich das letzte Mal 2004 an. Ich komme halt gerade vom Skaten. Ich war noch im Punkrock-Konzert. Mit dem City-Roller? Nee, ich fahre Skateboard, weil ich cool die bin. Die coole Variante. Weil ich cool bin. Weil du der Mann in der Beziehung bist. Ja, weil ich... welchen Kalender sagst du? Was haben wir denn in die Woche? Den 13, da bin ich der Mann. Ah. Ja. Deswegen, weil ich cool bin. Nee, ich bin auch der Mann, den Ungeraden. Nee, an den Geraden bist du der Mann. Ah. Keine Ahnung. Ihr habt den Vorteil, ihr könnt zurückspulen und nachhören. Ich bin mir relativ sicher, dass durch Peter eine Falle gestellt habe. Das ist dummerweise nicht aufgeschrieben. Ja. Ja. Ich glaub, du lernst ja auch noch, das ist ja auch deine erste Sitzung. Ja, das. Also Notiz machen, welche Tage. Ja. Deswegen haben die Therapeuten auch mal so einen Block auf dem Schoß, wie du jetzt. Ja, und einen Kugelschreiber. Ein Kugelschreiber ist auch wichtig. Hast du ja mitgebracht? Mhm. Krass. Die, nur als unsere Therapeutin hat sogar Bier mitgebracht. Ja. Ja. Das aber muss man als gute Therapeutin auch machen. Hast du Recherche gemacht? Hast du vorher geguckt, was wir so trinken hier in diesem Podcast? Oder hattest du einfach so ein Bier dabei? Nee, ich habe mal gedacht, zwei Kerle, auch wenn der eine jetzt ein bisschen weiblicher ist, ne, das ist immer Bier. Gut, und man redet auch einfach über Gefühle, wenn man was getrunken hat. Stimmt. Es ist einfach so, ich möchte das auch in meinen Therapiesitzungen mit einbringen, dass man da Alkohol trinkt. Ja, Birapie sozusagen. Birapie. Finde ich gut, ja. Juli. Piratie. Juli Boston. Piratie. Hast du schon eine Praxis hier im Stuttgarter Westen? Nee, ich bin noch auf der Suche. Vielleicht wird ja auch das, jetzt wo Peter umgestellt hat. Ne? Ja, stimmt. Jetzt vielleicht ist wird mehr auch Platz. Das eine neue Therapie-Situation. Weil da auf dem Sofa könnte man gut die Gäste, also die Gäste, also die Patienten begrüßen. Sieht man auch wieder nicht, weil man hört es ja nur. Ja. Irgendjemand hat mein Zimmer umgestellt. Das waren, glaube ich, diese verfickten Putzfotzen. Oder es war Sean Paul an seinen weiblichen Tagen. Damit hat er gemeint, als er das böse F-Wort jetzt eben gesagt hat. Das ist mir auch zum Beispiel fürchterlich unangenehm. Weil wenn er das blamiert vor anderen. Ja, wenn er dann so, also wenn er das böse F-Wort zum Beispiel sagt, weil ich weiß, das mögen andere Leute nicht. Ich mag es ja eigentlich, aber nur wenn du mich im Privaten so nennst. Aber was ist das böse F-Wort? Das F-Wort, das man nicht sagen darf? Ja, du hast es probiert. Gesagt. Ja, genau. Das darf man nicht sagen. Ja, nee, das sagen wir am Anfang immer, sag das F-Wort nicht. Genau, sag das F-Wort nicht. Das hast du selber Quichi. Gesagt. Ja. Wo waren wir? So, jetzt musst du uns zurück. Bitte. Eigentlich, wir sind jetzt ziemlich abgeschweift. Eigentlich waren wir beim Thema Sex. Das geht immer schnell. Ja, ich merke schon. Also, wir sollen ja auch wie gesagt, wir wissen noch nicht, ob wir den Schritt uns wirklich trauen sollen oder ob wir nur kuscheln. Ach so, ihr hattet noch gar nicht. Nee. Na, wir sind ja, das ist ja auch so eine große Diskussion bei uns. Was ist besser, kuscheln oder knutschen? Ich bin mehr der Knutscher. Johnny ist eher so der Kuschler. Ja. Also, kuscheln finde ich voll okay, aber dann will er wieder nicht. Das ist mir zu körperlich. Das ist mir zu schwul. Aber dann kommt wieder seine Zunge aus dem Mund. Wenn ich schlafe, habe ich ständig deine Zunge. Leckt er dann auch an dir rum, ne? Ja. So als wäre ich so ein Calippo Cola. Jetzt hat er mich gerade aus der Packung rausgedrückt und fängt jetzt an. Oh Gott. Beach Cola heißen sie. Beach Cola. Beach Cola? Ja, diese Brückeis. Calippo hießen die. Nee, Calippo war dieses zum Drehen, oder? Nee, Calippo waren diese konischen Tüten zum Rausdrücken. Ich glaube doch, vielleicht haben wir beide recht. Ich bin ja. Calippo, nee, das ist auch ganz wichtig. Da kannst du auch noch was von uns lernen. Es geht nicht darum, die Wahrheit im Podcast zu sagen. Also wenn falsch ist, dann regen sich die Leute an den anderen Leitungen jetzt auch auf, wie sie gerade wie Zombies in der Bahn sitzen und googeln direkt nach und dann, war doch falsch. Sind die dumm. Die Deppen. Und das ist wichtig, damit... Okay, also ja, ich habe ja eh kein Internet. Wir sind den Menschen so schon überlegen und so können sie sich dann aber wieder so ein bisschen... Gebildet und überlegen. Gebildet und auch noch schwul. Geil. Nee, homoerotisch unterwegs. Wir sind homoerotisch, aber nicht homosexuell. Achso, deswegen habt ihr keinen Sex untereinander. Aber es ist eigentlich schon wichtig. Sex machen wir nur mit Frauen. Viel geiler. Oh, denn währenddem du da auf dem Stuhl rumquietst, ist das besonders unangenehm. Ich freue mich schon auf die Pause, wenn wir WD-40 an den Start bringen. Aber so lange müssen wir da durch. Und ihr auch. Das wäre doch kein Mensch. Ja, wer will bei einer Therapiesitzung dabei sein? Nee, ich meine den Stuhl quietschen. Ist das wirklich ein Stuhl oder ist das dein Bett? Nee, jetzt weil... Ne? Nee, wir liegen ja, also das, deswegen, das hat also eben komisch geklungen, als würden wir hier nicht in der Wanne liegen gerade. Ah ja, wir sind stimmt, ja eigentlich stimmt. Also Wanne, ja, stimmt ja. Eigentlich. Man hört ja auch dieses Plätschern. Ja. Das war der Schaum. Genau. Ja. Gut. Jetzt sind wir raus. Was war die letzte Frage? Naja, ich wollte eigentlich wissen, wie der Sex ist zwischen euch, aber da ihr keinen habt. Ist ja eigentlich schon mal klar, dass der scheiße ist. Würdest du uns empfehlen, mal einfach auszuprobieren? Also ja, wir haben manchmal ironischen Analsex. Wie läuft denn bitte ironische Analsex? Einfach nur so wie besoffen mit einem Mann küssen, so auf einer Party. Ironischer Analsex. Ironische. Und wir machen den nächsten Schritt, ironisch Analsex. Ja. Es läuft wie Analsex, nur dass wir das halt nicht ernst meinen. Betrunken oder auch nüchtern? Auf Partys nur dann. Also in der Öffentlichkeit. Nur in der Öffentlichkeit, ja, damit andere das muss ja ironisch sehen. Sein. Ja. Ja. Zu Hause sieht es ja keiner an. Und dann weißt du so, die anderen Leute sind total so, guck mal, die machen ironisch Analsex. Also wir machen das auch... Das sind richtige Männer. Ja, eigentlich machen wir das auch nur, wenn wir mal in Hamburg sind, gell? Also eigentlich nur im Schanzenviertel machen wir ironisch Analsex. Ja. Weil wir mögen das... Hier in Stuttgart nicht. Nee, ich würde das am Hamburger Fischmarkt machen, wenn dann ein Fischverkäufer... Ja, es ist ja gerade Hamburger Fischmarkt in Stuttgart. Ja, geil, dann können wir nachher hingehen. Dann kann ich das auch besser analysieren, wie das so zwischen euch funktioniert. Ja, ich würde... Also die Physiologie des... Das ist interessant für dich. Ja, nee, ich glaube, sie also eher auf die Körpersprache. Aber ja, die Körpersprache, die Mimik, wie wir dabei gucken. Die Emotionen dabei. Die also ich kann dir jetzt schon verraten, wie wir gucken, wir werden sehr ironisch gucken. Guckt man denn ironisch? So wie dieser Emoji bei WhatsApp oder genau. Im Internet, der so diese einen Mundwinkel so ein bisschen oben hat. Ja, weißt du, dieser leicht verzerrt. Ach, der verschmitzte. Der verschmitzte, genau. Und weil auch möglich ist, ist halt natürlich Zwinker-Smiley. Und so klackern. Und wenn dann jetzt jemand vom Hamburger Fischmarkt dann aus der Bude rausbeult, oh, guck mal, hier voll ironisch, dann glaube ich, könnte das funktionieren. Die anderen machen dann so Emojis mit diesen dummen Tränen beim Lachen. Achso, mit so Lach-Emojis, ja. Cool. Mein Lieblings-Emoji übrigens. Dein Lieblings-Emoji, echt? Erzähl mal. Ja. Der LOL? Nee, der ist ja eigentlich sogar... Nein, nicht. Egal, das ist ein ganz anderes Thema. Okay. Gut, ein anderes Thema, anderer Podcast, Emojis mit Peter. Das wird gut. Hört mal rein. Das ist sogar eine YouTube-Serie. Da dreht er aber unter einem Pseudonym auf. Da sieht man immer nur den Emoji und dann wird Peter. Eine Dreiviertelstunde drüber geredet, warum der Emoji auch geil ist. Nee, scheiße ist. Ich lehne ja Emojis ab. Ja. Achso, okay. Alle, außer die USA-Flagge. Auch die Sex-Emojis, also die Aubergine, Pfirsich. Ja, nein. Warum die jetzt nicht? Er kommt auf den Kontext an. Wenn man sie ironisch meint, dann sind sie gut. Sie ironisch zum Analsex gehören, dann ist gut. Ja. Ich benutze Emojis nur ironisch oder bei Leuten, wo ich denke, die sind zu dumm, das zu verstehen, wie ich das gerade meine. Und dann mache ich einen Zwinkersmiley. Dann musst du ein Emoji dazu machen. Und er schreibt mir zum Beispiel immer WhatsApp-Nachrichten, dass jedes Mal ein Zwinkersmiley. Nach jedem Satz ist ein Zwinkersmiley. Ja. Weißt du dann, was er meint? Also kennt ihr euch so gut, dass du weißt, was er meint? Ja, er meint dann wahrscheinlich ironisch, aber er schreibt mir tatsächlich immer nur ironisch. Oder fühlst du dich dadurch nicht ernst genommen? Ich fühle mich seit langem nicht mehr ernst genommen, ja. Oh. Ja. Ist das die nächste Frage schon? Nee, eigentlich nicht, aber das finde ich jetzt ganz gut, weil das ist keine gute Basis, Peter. Das musst du auf jeden Fall ändern. Also du musst deinen Partner schon ernst nehmen. Einfach auch mal so ein Kuss-Smiley. Ab und zu mal einfach auch ein Kuss-Smiley. Oder ein Herzaugen-Smiley. Emoji. Herzaugen. Schön. Ja. Ja. Ein Herzaugen-Emoji im Monat würde mir schon wahnsinnig helfen. Ja. Dann hätte ich gern ein paar mehr Affen, die sich die Augen zuhalten. Okay. Warum? Keine Ahnung. Einfach so? Ja. Weil dir es peinlich ist? Und musst dich verstecken vor deinen Gefühlen? Dann? Nee, weil es so süß ist. Ja, du musst dich dann... Ach so. Aber da gibt es ja dieses süße Emoji mit dem Grinser, das so rote Bäckchen hat. Ja? Ja. Vielleicht solltet ihr das einfach mal ausprobieren. Oh. Okay. Ja, das hilft vielleicht einfach auch, vielleicht auch für dich, weil du übst ja auch noch in deiner Praxis dann halt auch einfach Emojis einfach zum Hochhalten während der Therapie. Das ist eine gute Idee, ich werde zu Emoji-Therapeutin. Also ich Emoji-Therapeutin. Die sollen es hochhalten und ich analysiere das dann. Ich sehe, sie sind traurig, sie halten ein trauriges Emoji hoch. Das ist voll gut. Ja. Also nachher auf dem Hamburger Fischmarkt können wir mal noch diskutieren, wie meine Therapiestunden besser werden. Weil ich finde, Alkohol ist jetzt ganz gut, dieses Emoji-Ding. Ja. Vielleicht brauchen wir noch so Alkoholtherapie mit Emojis. Und es gibt ja diese Schaumstoffschläger. Ach so, American Gladiators mäßig. Ja, genau, so, dass man die Wut auch ein bisschen... Mit riesen Q-Tips einfach vermöbeln. Ja. Genau, das würde ich auch noch gut finden. Das wäre auch was für deine Hackstube. Peter will einen Laden aufmachen, wo man nur Holz hacken kann. Ja, würdest du... Nee, du darfst da gar nicht hingehen, dürfen nur Männer hin. Das hat mich zum Beispiel auch aufgeregt. Dass du da an deinen weiblichen Tagen nicht hin darfst. Ich möchte nicht. Genau. Kannst du jeden zweiten Tag Holz hacken. Deswegen war ich sauer. Und vor allen Dingen weiß ich auch gar nicht, wie das Geschäftsmodell funktionieren soll, weil Peter an seinen weiblichen... Er hat ja Frauenverbot, selbst ausgesprochen. Heißt also, er hat jeden zweiten Tag zu. Und dann auch noch voll unregelmäßig, weil nicht immer Montag, Mittwoch, Freitag geöffnet, sondern immer an ungeraden Tagen hast du dann offen. Ja, stimmt, das hast du nicht gut durchdacht, weil du darfst ja dann selber nicht, wenn du deinen weiblichen Tag hast. Und ich sehe ich schon bin eine Frau, ich durchdenke Dinge nicht. Ach so. Arschloch. Gott, ich muss jetzt mal aufhören. So langsam. Ich fände ganz schön, wenn Juli einfach, wenn sie nachher die Bierflasche leer hat, sie die einfach mal an den Kopf ballert. So. Zu Recht. Geil, die Dose von Peter nachher. Geil, jetzt haben wir mal eine Frau zu Gast. Aber ja, haut mal raus, ihr seid echt wenig sexistisch, finde ich. Also. Naja. Ja, stimmt. Zwinker-Smiley. Das sagen sie alle. Typisch Frauen. Du bist ja kaum sexistisch. Was bist du denn für ein Mann? Ja, hör ich total unmännlich. Ja. Das ist auch ein Problem in der Gesellschaft, dass Männer ja zu Hause eigentlich gefühlvoll sein sollen und so. Und dann, aber trotzdem männlich. Ich glaube, das funktioniert auch oft nicht, oder? Ja. Ja, durch unseren Wechsel wird es halt noch komplizierter. Das ist halt, da weißt du irgendwie gar nicht mehr, was du fühlst. Außerdem sind Gefühle total schwul. Und was für Weiber. Das sagst du, weil du heute einen männlichen Tag hast, ne? Nee, er hat eigentlich heute den weiblichen Tag. Hast du heute deinen Tag? Ich hab keine Ahnung. Bist du weiblich? Wie bist du morgen? Ich bin eine Frau, ich weiß solche Sachen nicht. Oh Gott. Hast heute deine Tage auch, ne? Das ist der Vorteil an meinem Geschlechtsorgan. Alle vier Wochen. Nee, dass ich... Sollen wir einfach... Nee, jetzt vervollständig. Aber emotional hast du schon manchmal eine schwierige Woche. Also die alle vier Wochen hat er eine schwierige Woche. Ich hab schwierige vier Wochen im Monat. Ja, du hast, vier Wochen? Ja. Und dann eine Woche ist gut. Ja, so drei Tage, oder? Ein Monat besteht aus vier Wochen und drei Tagen. Oder zwei. Je nach... Monat. Ich glaube sogar, der Februar hat noch weniger. Nee, Februar hat exakt vier Wochen. Den finde ich cool. Ja. Ich mag den Februar. Nichts gegen dich, Juli. Aber ich mag den Februar. Ich bin im Februar geboren. Okay. Fast. Ich mag den Februar. Das ist natürlich eine perfekte Mischung. Ja, aber jetzt mal ganz, mein Name? Ganz anderes Thema. Februar ist doch der beschissenste Monat im Jahr. Nein. Also Warum du denn? Hast deinen Geburtstag, ja. Ja, super, mein Geburtstag. Nee, ich finde den Februar aus dem Grund super, weil du kriegst... Du kriegst am meisten Geld pro Tag. Mhm. Weil du kriegst dein Monatsgehalt, aber du musst weniger arbeiten. Von daher fände ich so in der Mitte des Jahres, der Juli wäre perfekt dafür, das einfach nochmal zu machen. So 25 Tage, aber du kriegst vollen Lohn. Ja. Ja. Ja, aber das ist halt was für die Leute im festangestellten Milieu. Was wir ja nicht sind. Ja. Wir sind ja Spotify-Rianer oder. Wir sind Künstler. Künstler. Ja, das ist noch so ein Ding, das habe ich heute rausgefunden. Peter blockiert mein Büro in der Spotify-Niederlassung, um da einen Tischkicker wahrscheinlich hingestellt zu haben oder so. Ich wusste gar nicht, dass ich ein Büro habe. Er hat einfach beide Büros genommen und hat gesagt, wir sind das Schaumbad. Also das ist schon so ein bisschen egoistisch, weil, und ja, nicht ja, gerade rücksichtsvoll, das mal, muss man schon sagen. Ja, aber das alles mir auch nichts. Dann geht er morgens, ich muss wieder zu Spotify. Bist du sicher, dass du nicht deinen weiblichen Tag heute hast? Nur weil ich ein bisschen emotional bin. Ja, und dürfen ein nur, und dürfen nur Frauen emotional. Frauen Emotionen haben? Nee, natürlich nicht, aber ja. Männer tun sich da halt schwer. Ja, und wenn du so mies hintergangen wirst, da ist doch hauptsächlich Wut, Aggression, aber auch viel Enttäuschung einfach nur. Meine Stimme hat sich schon zum zweiten Mal gezittert. Ja. Ja. Solange sie nicht rheinländisch wird, ist alles gut. Ah ja, da hat er ein Problem mit. Wenn ich Kölsch rede, da kriegt er zu viel, da will er gar nicht mehr mit mir reden. Da guckt er immer so, oh, ich habe keine Lust mehr, jetzt redet er wieder Kölsch. Und ich würde am liebsten eigentlich den ganzen Podcast nur auf Kölsch machen. Jetzt hat er gerade ein Zeichen zu Juli gegeben, ja, als würde er sich aufhängen hier. Ja, ich sehe die Reaktion. Das hat er hier gemacht, ne? Das ist Peter. Aber auch für die Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, ich mache jetzt bis zur Pause richtig Kölsch, nur damit die Juli mal sieht, was du dann für ein edgy Typ wirst. Okay, wir machen jetzt eine kleine Pause. Danke fürs Zuhören. Gleich geht's weiter mit und in Juli. Was hältst du denn hier von dem Alkoholverbot im Stadion? Scheiße, ey. Warum? Saufen uns vorher ein, ey. Glaubst du nicht, dass sich das Randalieren ein bisschen dadurch ändern würde? Ja, wenn da schlimmer, ey. Warum? Ja, warum, ey? Weil wir dann vorher saufen, ey, und dann kommen die Flachmänner und Schnaps und alles, ey, immer noch besser hier, ey. Scheiße, ey. Ja, warum, ey? Weil wir dann... Scheiße, ey. Ja, warum, ey? Weil wir dann... Scheiße, ey. Ja, warum, ey? Weil wir dann... Scheiße, ey. Synchron sind wir. Ja, wir haben synchron geklatscht, aber das habt ihr gar nicht gehört. Und er spricht wieder Hochdeutsch. Ja, aber auch nur, weil mir von der Therapeutin nahegelegt wurde, dass ich das tun soll. Ja, ich habe ja auch gerade als Therapeutin in der Pause angefangen zu heulen. Ja, stimmt. Ich ist so furchtbar mit euch, finde. Ja. Das ist echt für mich auch jetzt sehr emotional aufregend. Also findest du es so furchtbar mit uns, weil unsere Persönlichkeiten so furchtbar sind? Ich könnte das verstehen. Aber ich kenne euch ja nicht. Ja. Und das ist halt jetzt für mich auch die erste Sitzung. Und ich muss sagen, es nimmt mich jetzt gerade mehr mit, wie ihr zwei miteinander umgeht. Ja, ja, von uns hat noch keiner geweint. Ich brauche danach, glaube ich, eine Therapie. Ja. Also ich kann nur Ratschläge geben, aber selber anwenden ist. Mach doch einen Podcast und lad Therapeuten ein. Ja. Kenn da zwei. Wen denn zum Beispiel? Jean-Paul Prüm und Peter vom Schaumbad. Ja. Ach, ihr habt nicht so tolle Boston und Chicago. Wir haben in der pädagogischen Hochschule der pädagogischen Sindelfing. Pädagogisch. Ja, eigentlich haben wir einen Volkshochschulkurs Reden gemacht. Für Emotionologie und Gefühlologie. Gefühlologie, so hieß es nämlich auch. Gefühlologie, ja, das habe ich auch studiert. Emotionologie und Gefühlologie. Gefühlologie, diepe Gefühlologie. Überall, wo du Logie hinten dran machst, ist ja ein Studienfach. Ja. Und du hast deine Doktorarbeit auch darüber geschrieben, über Gefühlologie. Ja. Also diepe Gefühlologie. Ja, die war das ist Lologie. Lologie, ja. Lologie. Die war sehr diepe interessant. Diepe Gefühlologie, warum ich diepe Gefühlologie geil finde. So war, glaube ich, ihre Doktorarbeit, ne? Genau. Hast du gelesen? Ja, klar, ich bereite mich vor. Hast du die 60 Seiten gelesen? Also, ich bereite mich vor auf die Gäste. 60 Seiten? Das war nicht viel, ne? Jesus. Nee, ist ja Gefühlologie, da ist ja auch... Man kann über Gefühle nicht so viel schreiben. Ja, für einen Mediziner ist es eigentlich schon... Ja, recht lange. Und was ich auch ganz schön finde, ist, erstes Schaubild ist direkt ein Emoji. Also einfach Schaubild das 1, ist, das Lach-Emoji hast ja, du. Ja, mit den Tränen, auch, ja, das ist mein Lieblings-Emoji. Ja. Stand nämlich dann auch drüber einfach Figur, du hast auf Englisch geschrieben, ne? Figure 1, my favorite Emoji, und dann war einfach dieses Lach-Emoji da, ja. Das hat auch schon meine persönliche Emotionalität. Ah ja, deshalb habe ich sie nicht gelesen, weil das auf Seite 1 direkt dieses verfickte Lach-Emoji war. Also über deine Aggression müssen wir auch mal reden. Hä? Lauter Schimpfwörter hier heute schon. Ja, der ist eigentlich, wie wenn man... Ist er immer so? Kommt auf seine Tagesform an, aber manchmal also ist er sehr vulgär, ja. Es kommt es auf die Form drauf an, ob er gerade einen weiblichen Ich hasse einfach Tag dieses hat. Verfickte Emoji. Oder ist es nee, das ist unabhängig von seinem Geschlecht, was er an dem Tag hat. Auch Frauen können hassen. Ja, das stimmt. Aber trotzdem, also ich finde das gerade schon sehr bedenklich, Peter. Müssen wir mal noch drüber reden. Okay. Vielleicht macht ihr da auch eine Einzeltherapie dann noch am Ende der Folge. Ich glaube auch, dass wir das nachher noch machen. Weil das haben wir mal in der Folge, das hat mir sehr gut gefallen, habe ich nur die ganze Zeit chinesische Melodien gesungen und Peter hat mit dem Gast geredet. Das war mein Highlight in unserem Podcast-Leben. Ja? Ja, als der Marvin zu Gast war. Ich kann mich nicht mal mehr dran erinnern. Ich habe einfach nur im Hintergrund gesungen. Es so wichtig ist dir, Jean-Paul, dass du dich nicht mal mehr dran erinnerst. Ja, an sein Highlight kann ich mich nicht erinnern. Aber er hat da auch geredet, muss man sagen. Er hat sich um den Gast gekümmert. Da hat er mal Verantwortung. Da hast du mal Verantwortung übernommen. Ja, ja. Mhm. Da hast du mal Verantwortung übernommen. Da hast du mal Verantwortung übernommen. Okay, wir verabschieden uns in eine kleine Werbung. Wir sehen uns gleich wieder. Guck mal, Peter wird immer Werbung machen, wenn es ihm unangenehm wird, über seine Gefühle zu reden. Deswegen eigentlich, wir hatten noch nie eine Folge, wo so viele Schnitte gewesen wären, aber wenn ich Peters Emotionen immer folgen würde, dann hätten wir nur noch Einbinder und kaum noch Gerede. Dann wären immer unsere lustigen Einbinder da. Abbinder. Gleich geht's weiter mit Alanis Morissette, Bell Book and Candle. Ciao. Schöner Song. Heißt der so? Weiß ich gar nicht. Oder ist Alanis Morissette? Egal. Bitte, machen wir weiter mit der Therapie. Ja. Machen wir weiter mit der Therapie. Eigentlich sind wir schon fast schon am Ende. Oder? Wir haben noch Zeit. Also wir haben eine volle Stunde bezahlt, oder? Eine volle Stunde bezahlt, das wird voll teuer, ne? Du hast, Moment mal, du hast eben unsere Krankenkärtchen durchgezogen. Du hast ein mobiles Scannergerät dabei und hast sofort unsere Krankenkärtchen durchgezogen. Und danach die Visa noch hinterher. Das funktioniert aber nicht, weil ich ja in Flugmodus musste. Achso, du kannst noch gar nicht die Abrechnung senden. Ich kann die Abrechnung gar nicht machen, weil ich also wenn wir Judy Boston ihr Handy klauen, dann kostet uns das auch nichts. Da müssen wir uns danach verbünden. Also wenn wir fies werden, dann verbünden wir uns eigentlich immer relativ schnell. Ich finde es aber gut, dass ihr euch verbündet, weil das zeigt ja, dass ihr als Paar funktioniert. Also ja, das finde ich jetzt schön. So laufen Paartherapien ab. Ja, also das finde ich jetzt wirklich schön. Sich, also du würdest zusammen und die scheiß Therapeutin anfängt zu hassen und verbündet gegen. Nein, also du würdest uns empfehlen, andere Leute hart zu mobben und auch kriminelle Handlungen einfach zu zweit zu machen. Also Hauptsache, ihr habt halt Gemeinsamkeit. Okay, cool. Also, weil ich hätte mal richtig Bock, durch Stuttgart zu rennen und so viele SUVs wie möglich abzufackeln. Wärst du dabei? Oh, das hatte ich mir neulich wirklich überlegt, aber ich dachte, das sollte ich eigentlich keinem erzählen. Ja, hatte ich auch überlegt. Ich finde es ganz gut, wenn man also ich möchte jetzt die kriminellen Sachen, die ihr plant, nicht hier. Also du hast uns den Tipp gegeben, jetzt, dass wir tatsächlich gemeinsame Hobbys finden. Ich habe euch nicht den Tipp gegeben, kriminell zu werden. Ich habe gesagt, ihr sollt euch gemeinsam ein Hobby suchen. Ja, SUV-Fackeln wäre doch eins, wo man sagen würde, cool. Ist eine Revolution. Muss es cool sein? Muss es ein cooles Hobby sein? Sonst bist du wieder unzufrieden? Nee, muss ja cool sein. Ach so, wegen der City-Scooter-Sache. Ja, vielleicht muss... Ihr könnt ja mal anfangen mit City-Scootern. Ihr könnt erstmal City-Scooter abfackeln. SUVs abfackeln ist cool. Ihr könnt ja mit City-Scootern anfangen und dann euch langsam zu SUVs... Ja, wäre ganz cool, weil dann würde ich erstmal Peters City-Scooter abfackeln. Aber fangen wir doch damit nachher an. Aber ich weiß nicht, ob das uns verbindet. Das wäre eher schlecht. Naja, gut, können wir noch überlegen. Gut. SUVs fackeln wäre schon mal eine Sache, die du empfehlen würdest. Ja, wir könnten ja mal einfach so fest. Juli hat uns empfohlen, SUVs in Stuttgart abzufackeln. Das ist jetzt wieder das mit den Worten im Mund umdrehen. Ne? Das habe ich niemals gesagt. Ich habe gesagt, ihr sollt Gemeinsamkeiten suchen und auf die aufbauen. Was ist jetzt, ist es egal. Okay. Aber nicht, dass ich euch jetzt empfohlen habe, SUVs in Stuttgart abzufackeln. Das habe ich nicht gesagt. Hat sie gerade gesagt, sie würde uns empfehlen, SUVs in Stuttgart abzufackeln? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich sehe schon kommen. Nächste Woche brennt hier irgendein Auto und die Staatsanwaltschaft kommt direkt zu uns. Aber gut, dass keiner weiß, wie wir heißen oder wo wir wohnen. Genau. Ja, das finde ich auch gut. Also Heidenheim wurde schon öfters erwähnt. Ja, komme ich her. Ja. Wie war das für dich, so dort aufzuwachsen? Der absolute Albtraum. Ja. Die Albtraum. Du bist jetzt auch in der Beziehung zu Rainer, zu Jean-Paul. Das passiert manchmal den Gästen, dass die mich Rainer nennen. Ich weiß auch nicht, warum. Da haben wir Namensschilder gemacht. Das ist einfach, weil ich so wahnsinnig alt aus. Ich sehe halt aus wie jemand, der kurz vor der Pension ist. So ein 60-jähriger Typ. Ja. Trag ja hauptsächlich beige. Und deswegen passiert das. Mein Bart ist auch schon grau. Ich glaube, deswegen passiert das häufig Leuten, die mich so nennen, weil das ist der erste Name, der so ein. Der naheliegendste Senioren. Ich finde aber auch ganz schön, so einen Kartoffelnamen ab und zu haben, weil ich werde ja auch manchmal. Wie Peter nennt mich auch einfach manchmal Franzose. Ja. Aber ohne Wertung. Einfach nur mein kleiner Franzose, wenn ich mich im Bett kuschel. So super ist. Und weil ich mich halt falsch rum im Bett dann reinkuschel. Und weil Franzose nicht so belastet ist. Würde ich dich Albaner nennen? Würden alle an die Decke gehen. Weiß ich nicht, habe ich auch nichts dagegen. Naja. Ja. Ach, wir haben noch ein gemeinsames Hobby. Ja. Wir waren zwar noch nie da, aber Kanada. Kanada ist ein gemeinsames Hobby. Warum ist das ein gemeinsames Hobby? Ich weiß es auch gar nicht, woher ich das kommt. Ich weiß auch nicht. Das ist eher so eine, okay. Kanada ist mehr Emotion als wirklich Land für uns. Ich glaub, mehr Emotion als Land. Mhm. Ja. Kanada ist das Kanada der Emotionen. Ja. Da kann man sich drauf einigen. Okay. da sage ich jetzt nichts zu. Okay. Habt ihr sonst noch irgendwelche Gemeinsamkeiten? Auf die man aufbauen kann? Ja, also Kanada und graue Bärte schon mal nicht. Nee, das stimmt. Meiner ist blond. Deiner ist blond, ja. Also hast du ja auch eher so einen Schnauzer. Meiner ist durchsichtig. Das ist noch so eine Sache, die mich optisch an Peter tatsächlich stört, ist dieser blonde Bart mit diesem roten Schnauzbart. Ne? Ja. Der Schnauzbart ist halt rot und der Rest ist blond. Das sieht irgendwie, wenn er in der Sonne steht, dann weiß ich nie, welchen Mann hast du da eigentlich? Das ist, weil ich oft Nasenbluten habe. Also, das ist auch noch so eine Sache. Das Nasenbluten stört mich eigentlich nicht. Das kommt von vielen Popeln. Achso, es ist nicht so wie, dass du, wenn du erregt bist, dann Nasenbluten kriegst. Ich erregt bin? Mhm. Nee, da ist mein ganzes Blut in meinem Penis. Dann ist nichts mehr für die Nase übrig. Nichts. Nasenbluten habe ich nur, wenn ich absolut nichts mit sexuellen Sachen. Okay. Also oft. Tun. Das ist nämlich auch noch so eine Sache, wie er gerade sagte. Er hat ja gerade so spaßeshalber gesagt, da ist immer alles Blut in meinem Penis. Das stimmt halt wirklich tatsächlich. Das ist wirklich sein ganzes Blut im Penis und er wird immer ohnmächtig, wenn er einen Ständer bekommt. Das ist halt für unser Sexualleben auch nicht unbedingt die deswegen bessere Sache. Deswegen habt ihr ja auch keinen. 4,5 Liter habe ich. 4,5 Liter nur? 4,5 Liter Blut, alles in meinem Penis. Ja. Der Rest ist so komplett so... So ein bisschen wie ein... Ja, und ich muss sagen, das sieht auch nicht sehr ästhetisch aus. Hast du es schon gesehen? Also ihr habt euch schon mal nackt gesehen, aber ihr hattet noch keinen Sex zusammen. Doch, ironisch halt schon. Wir haben uns noch nie nackt gesehen. Nee, ja, aber doch, anscheinend schon, weil schon Paul hat gerade gesagt, es sieht nicht sehr erotisch aus. Ja gut, er ist ja mehr ohnmächtig. Also dann habe ich mir das schon mal angeguckt. Das ist ja auch... Aha. Das ist ja, also sexuelle Belästigung während er das jetzt... Das ist tatsächlich Vergewaltigung, wenn du mit jemandem... Ja, ich habe ja nur mal geguckt und das ist halt wie wenn du einen Luftballon kurz so eine Wasserbombe machst und die kurz vom Platz sind, aber anstatt Wasser tust du halt rote Beete-Saft rein. Ja, kennt jeder. Ich habe auch das Gefühl, dass er glüht halt einfach. Weil 4,5 Liter Blut ist halt echt eine Menge. Mhm. Vor allem für so, ich weiß ja nicht, der aber Blut. Für so, also ja schon, viel der ist Blut dann, für sowas deines Großes. Das ist dann schon wie so ein so eine doppelte Wassermelone. Eine doppelte Wassermelone. Das belastet dich aber bestimmt auch. Und ich finde es jetzt nicht in Ordnung, Rainer, dass du dich darüber schon vor, dass du dich darüber Ich muss aufhören, diese beigen Klamotten zu tragen. Sorry, Leute. Dass du dich darüber lustig machst. Nicht mal Jugendlicher. Ja, dass du dich darüber lustig machst, finde ich nicht in Ordnung. Du solltest ihn da eher unterstützen, weil das ist ja für ihn auch eine Belastung. Der Name Rainer passt aber auch besser zu Peter, finde ich. Das sind beides so lächerliche Seniorennamen. Seniorennamen, ihr seid, ihr seht ja auch ziemlich alt schon. Du, Februar, gar kein Problem. Also. Finde ich gut, dass du meinen Geburtsnamen wieder aufpasst. Ja, ja. Dein Monat, mein Lieblingsmonat. Februar? Das verbindet uns auch. Ich verbinde mich nämlich jetzt mit den Herrn Polding. Kannst du mal gucken, was du davon hast. Ja. Die hat auch nicht so einen hässlichen Penis wie ich wahrscheinlich. Stimmt. Ja, in der Tat hat gar keinen. Also das, ich weiß nicht, ob das ein Nachteil ist für dich. Aber nee, ich bin auch offen. Ich habe ja auch verschiedene Partnerinnen, also extra gegendert. Also ihr seid da auch nicht so, also ihr habt schon auch außerhalb eurer Beziehung andere Leute, die ihr trefft. Ja, wir sind polygam. Und es funktioniert auch. Ich nenne das gerne Polyklott, weil ja nie ganz klar ist, welche sexuelle Beziehung wir dann jetzt auch führen. Also ihr seid beide damit einverstanden? Ich nenne es Polyphon. Polyphon. Und für mich ist es Polyklott. Okay, sind es erfundene Wörter? Meins schon, ja. Polyphon ist irgendwas Tonmäßiges. Tonmäßiges. Mhm. Ich glaube, das ist Stereo nur noch ein Kanal mehr oder so vielleicht. Nee. Und vielleicht reicht auch Stereo schon. Monophon, Polyphon. Das war damals, als man noch Klingeltöne gekauft hat auf Yandere. Da gab es die Monoton, nicht Monoton, Monophon. Polyphon, ich glaube, da waren mehrere Töne zur gleichen Zeit, macht Polyphon aus. Ah, weil diese alten Handys konnten immer nur einen Ton zur gleichen Zeit. Wie ein Gameboy halt. Ach, die Werbung war immer furchtbar. Piep, piep, piep. Ja, genau. Ich war großer Fan von Crazy Frog. Von Crazy Frog. Ding, ding, ding. Die ist auch furchtbar. Ja. Hatte ich als Klingelton. Nein. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich hatte Here I Am, Rock You Like a Hurricane. Nee, okay. Auch nicht. Hurdy-Gurdy, kennt das noch jemand von Nokia 3310? Ah, doch. Hurdy-Gurdy war der beste Klingelton. Den hatte ich, glaube ich, auch. Nochmal eine verbindende Sache, siehst du mal. Ja, das finde ich gut. Ich brauche mehr verbindende Sachen zwischen euch. Was gibt es denn noch, was euch verbindet? Außer jetzt hier Hattest du ein Nokia? Und im Schaumbad machen. Ich hatte früher auch ein Nokia. Ja. Echt? Wir hatten beide früher ein Nokia. Wie krass ist das aber denn bitte? Sagst du Nokia oder Nokia? Also, wie habt ihr euch kennengelernt? Nochmal, du bist einfach in seinen Podcast gekommen oder habt ihr euch noch davor? Ich saß hier in der Wanne, wollte Peters Welt machen. Peters Welt? Peters Wanne. Und dann ist Peters Wanne. Sean Paul einfach dazugekommen. Und du hast dann den Schaum reingebracht. Ja. Das hatten wir am Anfang schon. Ja, genau. Und so haben wir uns auch kennengelernt. Ich bin eine schlechte Therapeutin. Nee, gar nicht. Du machst ja wenig Notizen, aber das ist ja auch deine erste Sendung. Das ist halt, wenn man sich 7 Bier reindrückt parallel zu einer Stunde. Ja, aber ich habe ja gesagt, das ist das Konzept von meiner Therapie. Ja, schon. Aber ich weiß nicht, ob du dann auch noch... die Flasche Wodka ist vielleicht ein bisschen übertrieben dazu noch. Das ist kein Wodka. Das Wasser oder wie? In der Wodkaflasche? Nee, Gin natürlich. Gin, okay. Ja, weil heutzutage trinkt man ja kein Wodka mehr, sondern Gin. Stimmt, ja. Wodka wäre. Aber diese blutunterlaufenden Augen, das steht dir. Das kommt nicht vom Sabber Alkohol. Im Mundwinkel. Und das kommt nicht vom Alkohol, sondern vom Schlaganfall. Ja. Ach so. Könnte man sich auch mal entschuldigen für. Ist gar nicht schlimm, so ein Schlaganfall. Mein Herz blutet gerade sehr. Also. Blutet oder hört es ab und zu auf zu schlagen? Ich will es aufhören zu schlagen, dann blutet es gleichzeitig auch sehr. Ich finde es hier sehr emotional, aber aufregend. Ist das nicht die Hauptfunktion eines Herzens, also Blut zu pumpen? Und eigentlich schon, ne? Ja auch eigentlich ständig. Schon. Ja, ich habe ja nicht so ich habe ja keine körperliche Medizin gelernt. Es geht ja so, ja. So um, ja, ja. Was so in deinem Gehirn dafür abläuft. Dafür ist Boston ja auch bekannt. Ja. Also die haben ja dieses, ich glaube, das MIT ist auch in Boston. MIT? Massachusetts Institute of Technology. Aber du warst ja in der Boston School of Paartherapeutik. In welchem Staat ist Boston? Massachusetts? Sie? War richtig? Ja. Cool. Wieso fängst du jetzt an, italienisch zu reden? Entschuldigung. Oui. Ich habe Sie verstanden. Okay. Ja, gut. Machen wir einfach mal weiter. Ja, hier, ne? Ja, bitte. Gibt es eurer Meinung nach denn irgendwas, was der andere besser machen könnte oder was, wo ihr sagt, ja, da ist noch Verbesserungsvorschläge? Also mir wäre schon wirklich, also das Einzige, was mir wirklich wichtig wäre, wäre, der Peter entweder den roten Schnäuzer wegmacht oder den blonden Bart. Da würde aber mich nur schon eins helfen. Von beiden. Eins von beiden, ja. Also alles wäre auch zu viel. Also wenn er sich nee, alles wäre okay, aber eine Sache stehen lassen wäre besser. Also eine entweder Sache diesen stehen roten lassen Schnäuzer weg. Aber ich fände eigentlich besser, wenn er den blonden Bart einfach wegraspelt und nur noch. Könntest du damit leben? Also würdest du so auf Jean-Paul eingehen, dass du dir das jetzt wegmachst? Ja, kein Problem. Ja? Ja. Okay, und was? Das finde ich gut. Auch überhaupt keine Streitdiskussion. Ja, da kann man sich auch ruhig mal bedanken. Ja, ja, ja. Nee, finde ich auch wirklich gut, weil dann muss ich nicht immer dieses Emoji machen, weil es so, Emoji. Dieses Kotz-Emoji. Nee, jetzt ist ja Peter dran. Also ihr müsst euch ja auch gegenseitig mal zu Wort kommen lassen. Was. Würdest du denn an Sean Paul finden, dass er verbessern soll? Ich würde gerne, dass du ein bisschen kleiner bist als ich. Das wird jetzt schwierig, ich muss schon realistische Ziele setzen. Ja, ich könnte, also ich würde anbieten. Wie soll das denn gehen? Die High Heels weglassen? Nee, die High Heels weglassen wäre ja schon mal eine Sache, aber ich könnte ja mal zum Doktor gehen und fragen, ob da chirurgisch was geht. Ja, man kann die Knie, glaube ich, brechen. Und Segmente dann rausnehmen. Und Segmente, ja, einfach immer nur Teile von mir einfach wegschnippeln. Und sonst würde ich dir einfach anbieten, dir ein paar Buffalos zu kaufen, weißt du, diese alten Plateauschuhe. Damit Peter größer ist. Nee, ich will nichts an mir ändern. Ja, das wären ja nur die Schuhe dann vielleicht. Ja, okay. Gut. Und sonst, nee, das ist eigentlich alles, ja. Okay. Mich stört es, dass du größer bist als ich. Wie groß bist du? 2,94 Meter. 2,94 Meter. 2,94 Meter. Ja. Ich bin nur 1,94 Meter. 2,94 Meter. Das ist halt ein Meter dazwischen. Das ist halt ein Meter dazwischen, das stimmt. Ganz Entschuldigung, Husten. Ja, aber ich finde es gut, dass du so aufopferungsbereit bist und dir da zum Arzt gehen würdest, um zu gucken, ob man da irgendwas. Ja, ich könnte ja mal so 20 cm Unterschenkel, Oberschenkel. Oberkörper würde ich, glaube ich, gleich lassen. Ich finde, das sieht immer gut aus, wenn man viel längeren Oberkörper als Beine hat. Und das ist ja auch ein Schönheitsideal. Ja. Man sagt ja auch immer, boah, Mensch, hat der geil kurze Beine. Aber einen schönen langen Oberkörper. Immer. Ja. Sagt man immer, das stimmt. Boah, einen schönen langen Oberkörper. Ja. Einen langen, geilen Oberkörper. Ja. Stimmt, das habe ich. Also du unterziehst dich einer wirklich intensiven Operation. Und du rasierst dir den Bart. Ich rasiere mir den Bart. Aber du hältst dir seine Hand während der Operation, hoffe ich. Nein, das wäre ja voll schwul. Das ist lieber ironisch, Analsex, aber Handhalten ist zu viel. Ja, okay. Ironisch seine Hand halten, das würde ich vielleicht machen. Okay. Ja. Ja, und das ist ja auch nicht steril dann, oder? Ja, doch. Wenn deine Hand ist immer steril eigentlich. Außer wenn du popelst und wieder Nasenbluten bekommst. Aber sonst ist sie steril. Okay, ja. Weil du die auch immer. Da finde ich auch noch eine Sache, die ich wirklich gut finde. Peter hat wirklich eine. Er legt Wert drauf, sterile Hände zu haben. Der hat eigentlich immer so eine Schüssel vor Sakrotan, ja, wo er seine Hände drin hat. Ja, ich sehe das, die steht hier ja auch. Ja. Neben der Wanne. Das ist bade ich der auch Wanne. Deswegen ja, badest du so viel. Mein Körper sauber ist. Mindestens einmal im Monat. Und was ich auch gut finde, er geht 9-mal am Tag neben unseren Bädern duschen. Das finde ich auch super. Das ist gut. Und die Schmögelhaut finde ich auch geil. Irgendwie so ein bisschen. Er ist wie so eine 15er-Körnung. Wie so ein Schmögelpapier. Schöne 15er. Ja. Gut. Pro Quadratzentimeter sind 15 ja Körner. Ja. Schön. Das ist schön. Ja. Ja. Also ich finde jetzt deine also es sieht optisch jetzt nicht so toll aus, deine Lederhaut, aber es ist trotzdem gut, dass du das für schon vorher tust. Wenn er da drauf steht, dann muss man das ja schon machen. Ja, und meine Hoffnung ist, wenn Peter dann mal stirbt, dass ich mir einen Rucksack aus ihm machen kann. Dann bin ich immer wieder dabei. Also je ledriger er wird schon. Damit er auch nach seinem Tod hinaus bei dir ist. Genau. Oh, das ist so süß. Danke. Oh mein Gott, das ist so süß. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Ja, wir sind schon scheiße süß. Ja. Ja. Ja, beendet ihr auch gegenseitig die Sätze? Auf gar keinen Brei. Ja, Brei wollte ich sagen. Wir sind echt süß. Also jetzt, wo ich euch so beobachte, also ich finde, ihr habt schon eine Zukunft cool miteinander. Also, glaubst seht ihr das auch so? Also habt ihr eine Zukunft? Oder wie seht ihr eure Zukunft? Wo seht ihr euch in 5 Jahren? Wir haben ja ein kleines Baby, ein Podcast, der wahnsinnig erfolgreich ist. Wäre auch wirklich schade. Wir bekommen ja so viele Fan-Mails. Ja? Die sagen, Sprachnachrichten auch so ein ganz tolles Thema. Ja. Ne? Ja, wir kriegen nur Sprachnachrichten. Wir hassen sie beide, aber wir kriegen immer lobenswerte Sprachnachrichten. Und deswegen haben wir dich ja auch, war tatsächlich Eigennutz. Also wir hatten beide Angst, der Podcast zerfleddert. Aber jetzt nach deiner Sitzung denke ich, wir machen wird's weiter. Wird's besser, gell? Ja, ich vielen Dank, Juli. Das ist auch ein Sinn der Therapie, dass ich eigentlich gar nicht so viel rede, sondern ihr die Lösungen selber findet. Ich finde, das habt ihr auch gut umgesetzt. Das ist genial. Also, ja, Leute, guckt in den gelben Seiten, weil die blättert man heute ja noch häufig durch. Juli wird bald ihr Problem ausbauen. Meine Therapiestunde, das wird auf jeden Fall lustig. Alkotherapie, Alkopoterie. Alkoholopologie. Alkoholopologie. Das habe ich übrigens auch studiert. Neben Emotionologie und Gefühlologie. Das Alkoholopologie. Wahnsinn, du alles so hast. Aber also bist du Alkoholikerin? Nein. Nein. Das ist falsch. Sie ist arbeitet damit. Sie arbeitet damit. Das ist ein professioneller Kontext. Alkoholistin. Das wäre so, wie wenn du einem Pastor sagen würdest, der ist Alkoholiker, weil der trinkt immer in der Messe. Der wäre total unfair dem Pastor gegenüber. Der muss das ja machen. Und so, oder das ist Julis Konzept halt einfach. Da muss ich wie wenn nehmen. Du einem Pastor sagst, er ist pädophil. Ja, das geht ja nicht. Nee. Er also, kann ja nichts dafür. Er ist halt katholisch. Ja. Genau, so. Oder auch, ich meine, das ist ja immer so, wenn man mit dem Finger auf andere Leute zeigt, das stimmt ja auch im Prinzip nicht immer. Immer, sondern nur für 50% der Fälle. Sag mal 40. 40, ja. Ja, wir wollen jetzt nicht. Ja, vielleicht achten wir noch so ein Ding, was wir auch noch machen können. Unpopuläre Meinung. Unpopuläre Meinung, nie pädophile Pastoren anzünden. Das geht zu weit. Ich dachte, ich lege noch eine Schippe drauf. Das heißt, du bist, für Selbstjustiz und Todesstrafe. Ja. Hey, da haben wir ja wieder was gemeinsam. Ja. Komm, wir kaufen uns Fackeln und ziehen durch Stuttgart. Alles, was uns nicht passt, wie zum Beispiel Therapeuten, die machen wir fertig. Therapeuten, ja, wir haben uns jetzt verbündet. Und Katholiken. Therapeuten und Katholiken. SUV-fahrende katholische Therapeuten. Die machen wir heute Nacht fertig. Oh, habe ich ein Glück, dass ich aus der Kirche ausgetreten bin. Und Frauen. Und aber da müssen wir uns ja jeden zweiten Tag selbst hassen. Ja, aber Selbsthass ist ja auch nur jeden okay. Also wenn es nur jeden zweiten Tag ist und ihr euch dann selbst auseinandersetzt mit euch, dann stimmt, ist es vollkommen also in Ordnung. Vielleicht Selbsthass ist okay. Aber nur, wenn man sich dann auch damit auseinandersetzt. Also es muss dann auch besser werden. Du kannst dich nicht einfach jeden Tag selbst hassen und bemitleiden. Das geht nicht. Du musst dich damit auseinandersetzen. Okay. Ich dachte mal, Selbsthass sollte man nicht tun. Doch, du kannst das ja, schon... Ja, verbessern kannst du dich ja dann dadurch. Selbstkritisch sein, ja. Ja, selbstkritisch ist das selbst. Peter zelebriert diesen Selbsthaft halt auch immer. Er steht da meistens in der Ecke und hört dann immer die ganze Zeit Why Does It Always Rain On Me? Und zwar in Dauerschleife. Und hat noch eine Gießkanne in der Hand, naja, und schüttet immer Wasser über sich. Weinst du von echt, weil das ist ja eher noch schlimmer. Stimmt, ja, von Juli. Aber dann könnte ich wenigstens... dann wach mal, Juli Reiser. Juli Reiser? Der Juli-Mond gesungen hat. Februarmond. Ah, Februarmond war von Juli Reiser, ja. Nee, der hieß irgendwie wie eine brasilianische Stadt. Da bin ich jetzt raus. Chile Reiser. Sao Paulo Reiser. Sao Paulo Reiser mit dem Song Wenn ich König von Deutschland wäre. Cool. Noch ein paar Musikstipps rausgehauen. Leute. Weinst du von echt? Und Junimond ist ja tatsächlich ein schöner Song, aber das, Juli, den gebe ich dir noch mit. Hör dir mal das Original von Rio Reiser an, weil das ist wesentlich bewegender als... Mir wurde ja letztens gesagt, ich soll Bye Bye von Crow hören und wenn ich dabei nicht weine, wäre ich herzlos. Okay. Aber das Problem ist, ich habe nicht geweint. Wer hat es dir gesagt? Ein Arbeitskollege von mir. Okay. Der hat das jetzt gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ich habe nicht dabei geheult. Ich fand den Song okay, aber... Bei dem Crow-Song heulen ist er, ja. Ich fand es jetzt nicht so emotional. Aber es ist auch, wenn dir jemand sagt, du wirst den hören und dann weinen, dann funktioniert. Ja, aber da hat er gesagt, ich hätte kein Herz. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass ich kein Herz habe. Ja, aber muss man gegenüber Crow ein Herz haben? Nee, eben nicht. Ja. Oder ich weiß es nicht. Weiß nicht, der trägt eine Panda-Maske. Ach, jetzt können wir platzen lassen, weil Crow kommt ja wirklich aus Stuttgart. Aus Mutlangen. Aus Mutlangen, ja, aber er wohnt mittlerweile in Stuttgart. Nee, Berlin. Nee, er wohnt noch immer in Stuttgart. Ich weiß es nicht. Da werden Storys nämlich mal erzählt. Don't ganz fuck stimmen. With the Crow-Fans. Jetzt ja, bitte nicht, weil die sind alle 15. Nee, ich möchte am Ende dieser Folge wirklich die Bombe platzen lassen. Crow sitzt hier mit am Tisch und ich bin nicht Crow. Und singt nachher Bye-Bye. Und singt nachher Bye-Bye, weil Peter... ist tatsächlich Crow. Ja. Ich bin Crow und muss Bye-Bye singen. Ja, du hast ihn ja schon gesungen. Ja, ja. Bye-Bye. Ja, aber... Bye-Bye, Junimond. Es ist vorbei. Ja, genau. Bye-Bye, ja. Junimond. Aber das ist ein Cover von Backstreet Boys. Bye-Bye. Bye-Bye. Bye. Gott. Also, okay. Ich würde jetzt noch zu guter Letzt. Okay, ja, das ja, ist der Abschluss. Wir tun uns jetzt auch mal ein bisschen dem Ende nahe. Am Ende singen. Jetzt möchte ich aber auch, ja, singen. Also, das geht jetzt gar nicht. Würde ich jetzt eigentlich schon wollen, dass ihr was ein, zwei positive Sachen über den anderen sagt, weil ich möchte die Sitzung jetzt nicht hier schlecht verlassen. Ich möchte die positiv beenden. Okay, im Wechsel. Für den nächsten Anstoß, vielleicht für die nächste Therapiesitzung wo anknüpfen können. Und ich würde gerne wissen, wie ihr euch jetzt fühlt. Besser, schlechter, war es scheiße? Okay. Ist ja auch für mich ein Feedback. Wie viele positive Sachen soll man denn? Zwei. Je nachdem, wie euch einfällt. Es kann über das Aussehen sein, über die Emotionalität, das ist egal. Du darfst anfangen. Ich mag Peters Betonfrisur, da kann man super Sachen drauf ablegen. Also der ist auch manchmal wie ein Nachttisch. Kann man auch Kartenhäuser drauf bauen. Kartenhäuser habe ich auch schon gemeinsam drauf gebaut. Ja, echt toll, die Haare. Ja, du kannst da Kartenhäuser drauf bauen, weil die auch so schön quadratisch sind. Oh, das mag gut. Ich. Kann man echt, ja. Das war der erste Punkt. Was noch? Ich mag es, dass du so groß bist. Ach so. Jetzt auf einmal doch? Ja, hast du dir gerade überlegt? Konsistenz ist nicht so ein Ding von mir. Ja. Okay. Ja. Also ich würde noch zwei Sachen, das zeige ich euch machen. Ich mag, dass Peter eine Konsistenz ist und auch seine vulgären Ausbrüche, die mir Fels, zeigen, dass ich noch ein Fels bin. Ist er auch ein Fels in der Brandung für dich? Er ist ein, weil er ist so ein, konstant ist? Auf Lateinisch heißt Peter Felsen. Echt? Ja. Ja. Okay, und er ist mein Fels. Obwohl ich so gebildet bin, wusste ich das nicht. Du hast ja auch kein Lateinisch gelernt. Richtig. Ja. Lateinistisch. Aber Lateinologie hat sich schon während ihres Studiums natürlich gemacht. Das große oder das kleine? Das ist das große Lateinologium. Lateinanium. Lateinanium. Ich mag an dir, dass du alles für mich tust, wenn du Zeit hast und es nicht so anstrengend ist. Oh. Also ich bin immer für dich da. Wenn du Zeit hast und es nicht so anstrengend ist. Kann ich schon machen. Ich melde mich nochmal. Das mag er wirklich. So ein Guinness ist super für eine Podcast-Folge. Weil Tischtennisball in der Büchse. Ja. Okay. Sonst noch was ihr aneinander mögt? Nee, jetzt hatte jeder zwei. Ja. Ja. Man sollte ja auch nicht übertragen. Okay, und wie fühlt ihr euch jetzt so nach der ersten Therapiestunde? Ich glaube, du hast uns wirklich geholfen. Ja, und ich habe eine Erektion jetzt, eine normale. Oh, das ist blöd. Jetzt sind wieder 4,5 Meter dein Penis normale und du fällst gleich in Ohnmacht. Er hat eine normale, du hast ihn geheilt. Normale Erektion. Vielleicht. Der kommt aus deiner Nase raus. Oh, scheiße. Oh, Peter ist hier vom Stuhl gekippt. Ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt ob alle. Er noch zurückkommt. Aber sonst... Ach, da ist er wieder. Naja, ist alles wieder cool. Gut. Also, ich gebe euch einfach auch den Rat mit. Ne? Also ihr müsst offen immer über eure Gefühle reden, wenn euch was nicht passt. Okay. Dann redet, diskutiert es aus, aber nicht beleidigen. Das darf man nicht. Okay. Ja? Und dann klappt das auf jeden Fall. Super. Mit euch zwei, weil ihr seid echt zwei Süße. Also wirklich danke. Süß. Also jetzt gerade mit deinem Nasenbluten, das finde ich nicht okay. Aber... wenn Sean ja. Paul es nicht stört, ist es vollkommen in Ordnung. Nee, ich mache mir da auch keine Sorgen. Ja, danke, dass du da warst. Herzlichen Dank, wirklich. Bitte. Du hast, glaube ich, den Podcast gerettet. Und ich würde jetzt auch jedem sagen, blättern mal die gelben Seiten durch. Nach Juli Boston. Juli Bostons Therapielogie mit Alkohol, und Gesundheit und Gefühlologie. Es war auch eine sehr emotionale Praxis. Sendung, oder? Ja, also, ja. So viel ich habe noch nie so viele Emotionen gezeigt. So, du hast auch geweint zwischendurch. Ich habe in der Pause geweint. Du hast in der Pause geweint, ja. Und wenn ihr eine geile Stripperin wollt, dann guckt unter Juli Chicago. Juli Chicago. Vielleicht ist das sogar die gleiche Person. Das verraten wir hier nicht. Wir bedanken uns auf jeden Fall. Wir hoffen, ihr nehmt auch was für eure persönlichen Beziehungen mit. Ob ihr jetzt auf Objekte steht oder auf geile dicke Schwänze. Mit 4 Liter Blut. 4 Liter, oh Gott. Oder richtig schön saftige. Ja. Wir haben die vulgäre Quote auch erreicht. Ja, deswegen müssen wir jetzt aufhören. Peter hat alles rausgelassen. Finde ich auch gut. Ja. Wir gehen jetzt auf. Also, ihr hört die Folge wieder erst morgen, aber heute geht noch eine richtige Action auf dem Hamburger Fischmarkt. Und das letzte Wort hat Judy. Die darf euch nämlich Tschüss sagen und noch einfach Tschüss sagen. Einfach Tschüss sagen. Einfach und dann tschüss sage ich Tschüss und freue mich auf jeden Patienten später in meiner Praxis in Stuttgart, unter Juli Boston. Und vielleicht sehen wir uns ja unter Juli Chicago auch wieder. Tschüss, bis bald. Ciao. Ciao.